Ja, dann herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid heute zur Veranstaltung. Das war kein Kommunismus, das war Spießerkram mit und von Roger Behrens. Die Veranstaltung, die findet statt in unserer Veranstaltungsreihe Where is an Alternative? Wege in eine befreite Gesellschaft. Die Veranstaltungsreihe, die haben wir in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und mit Verdi Göttingen gemacht. Vielen Dank auch nochmal an die. Ansonsten, wer sind wir? Wir sind die Radical M. Uns gibt es schon seit 2004, sind in Göttingen eine kommunistische und antinationale Gruppe, darüber hinaus auch noch ums ganze Bündnis aktiv. Wer dann Interesse darauf hat, dort drüben gibt es noch so Grenzvorstellungsflyer. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Veranstaltung und würde Roger jetzt das Wort übergeben. Ja, danke schön. Das war kein Kommunismus, das war Spießerkram. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist ja ein Song von Knarf Röllem von dem Album Fehler ist King. Und dieses Lied hat eigentlich nur diese eine Zeile und die wird immer wiederholt. Ne? Und ich dachte jetzt, warum das, was zum Teil ja nicht mal selbst bezeichnet als Kommunismus verhandelt wurde, im sogenannten Ostblock Spießerkram ist, das bedarf eigentlich gar nicht so viel der Erklärung. Ich sage da was zu. Mir geht es eher darum, ein bisschen zu skizzieren, wenn das Spießerkram ist, welcher Kommunismus ist denn kein Spießerkram? Also eigentlich doch nochmal sehr grundsätzlich die Frage zu stellen, was ist Kommunismus? Wenn man irgendwas als Spießerkram denunziert, dann hat man das ja eigentlich recht einfach. Und man lässt dann auch von den Begriffen, die mit Spießerkram assoziiert werden, die Finger. Und das ist ja nun bei Sozialismus, Kommunismus und so weiter ein bisschen was anderes. Also der Verdacht oder auch die Gewissheit bei libertären Menschen, dass das, was sich da als eine Form, manche haben das ja Staatskapitalismus genannt, über Jahrzehnte hinweg als Regime gerierte, dass das kein Kommunismus und auch kein Sozialismus ist. Das war dann schon sehr klar, aber trotzdem hielt man an den Begriffen fest. Und mich interessiert, warum es sich lohnt, an diesen Begriffen, also vor allen Dingen am Begriff Kommunismus festzuhalten, und zwar auch gerade, warum es notwendig ist, daran festzuhalten, auch um die Geschichte damit zu kritisieren, sowohl die Geschichte des Realsozialismus als auch die Geschichte des realen Kapitalismus. Warum es gleichzeitig immer ein bisschen paradox und auch schwierig bleibt, wenn man sich zum Beispiel kommunistisches Bündnis nennt, also welche Funktion eigentlich dieses Etikett Kommunismus hat. Und warum es vielleicht auch in gewisser Hinsicht ein historisch überholter Begriff ist, der aber trotzdem keinen guten Ersatz bisher gefunden hat. Mir ist neulich nochmal dieses Sprichwort über den Weg gelaufen. Alle sagen, das geht nicht. Einer kam, der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Und ich dachte, das ist so eine gute Antwort auf das, was Kommunismus ist. Und habe dann drüber nachgedacht und dann fiel mir ein, nee, das ist eben genau falsch. Weil das Problem ist ja, dass hier nur einer kommt, der eben nicht weiß, was alle gesagt haben und dann angeblich in diesem Fall der Interpretation Kommunismus macht. Und eigentlich müsste dieser Satz ja paradox lauten, nämlich, einer sagt, das geht nicht, aber alle wissen das nicht und machen es. Und solche Formulierungen, Ich weiß nicht, wie weit es hier noch so im kulturellen Gedächtnis ist. Solche Formulierungen hatte man in den 80er Jahren, zum Beispiel in dem Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja? Also die Paradoxie besteht natürlich darin, dass wir tatsächlich vielleicht Verhältnisse haben, wo man, wenn man jetzt sehr einfach und eigentlich auch falsch Herrschaftsverhältnisse kritisieren will, sagt, da ist einer oder da ist eine Gruppe, die befiehlt irgendwas, aber eigentlich wüssten ja alle Bescheid, wie es wirklich ist. Und wenn man alle nur mal machen lassen würde, dann wäre es auch schon irgendwie anders. Ne? Also da sind welche, die entscheiden, jetzt ist Krieg. Aber eigentlich wäre denkbar, weil prinzipiell man davon ausgehen kann, niemand will Krieg, man geht dann einfach nicht hin. Und so logisch das klingt, vielleicht aus so einem einfachen Humanstandpunkt, so real Quatsch ist es eben in Bezug auf die Geschichte der Menschheit. Und darüber möchte ich so ein bisschen reflektieren, weil das meines Erachtens viel mit der Bedeutung, die das Wort oder das Etikett Kommunismus hat, für auch politische Bewegung zu tun hat. Also einer sagt, es geht nicht, alle wussten das nicht und machten es. Also das wäre Kommunismus. Das erinnert vielleicht, oder mich hat es erinnert, ein bisschen an das, was Herbert Marcuse 1964 noch einmal in seinem Buch Der eindimensionale Mensch als einzige Perspektive vorschlägt. Ein Begriff, den er von jemand anders nimmt, von Whitehead, nämlich eine große Weigerung. Das sei das Einzige, was die bestehende Ordnung durchbrechen kann. Und das ist auch notwendig, dass es ein fundamentaler Bruch ist mit der bestehenden Ordnung. Große Weigerung. Es ist übrigens bemerkenswert, dass er durchaus Andeutung macht, wie diese große Weigerung aussieht. Es sind aber eher so philosophische Andeutungen, nämlich im Hinblick darauf, was diese große Weigerung erkenntnismäßig, bewusstseinsmäßig bedeutet, aber nicht in dem Sinne, dass da jetzt so praktisch Vorschläge gemacht werden, große Weigerung heißt, was weiß ich, nicht zur Bundeswehr gehen oder nicht zur Schule gehen oder irgendwie sowas. Also es ist eher eine tatsächlich klassische Theorie-Praxis-Figur. Was das bedeutet, hoffe ich gleich noch ein bisschen ausführen zu können. Diese Idee der großen Weigerung, wie gesagt, das Buch ist vor 50 Jahren erschienen, ist ein Bestseller geworden in Amerika oder im englischsprachigen Raum, ist in Amerika erschienen, 64 wie dann auch im deutschsprachigen Raum in der Übersetzung von Alfred Schmidt, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Diese Formulierung der großen Weigerung im eindimensionalen Menschen steht ganz am Schluss. Das Buch wird eher als ein pessimistisches Buch von Marcuse eingeschätzt. Wenn man den Namen Marcuse kennt, weiß man vielleicht, dass der in Zusammenhang gebracht wird, dann mit den Protesten der 68er, vor allen Dingen auf US-amerikanischer Seite auch, nämlich im Zusammenhang der Proteste gegen den Vietnamkrieg, sehr eng befreundet war mit verschiedenen Repräsentanten und Repräsentantinnen der politischen Bewegung. Angela Davis war seine Studentin. Es folgen so eher dann von der Perspektive positivere politische Bücher, Versuche über die Befreiung zum Beispiel, der eindimensionale Mensch als eher pessimistisches Buch. Eine große Weigerung sei das Einzige, was noch möglich wäre. Und dann gibt es als Schlusssatz ein Zitat von Walter Benjamin, der 1940 auf der Flucht vor den Nazis Selbstmord gemacht hat, nämlich nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Marcuse schreibt, Benjamin hätte das am Vorabend des Faschismus notiert. Das ist interessant, wenn man das nachliest. Das hat Benjamin 1924 geschrieben. Also da kann man sich, und auch in einem Buch, was ansonsten politisch sehr unverdächtig ist, ist in Goethes Wahlverwandtschaften drin, Also da kann man sich vorstellen, das ist, da muss noch irgendwas anderes drinstecken, als jetzt einfach nur so ein paar, sagen wir mal, bekannte Parolen so aus der politischen Praxis zu ziehen. Wenn ich eben dieses Sprichwort, alle sagen, das geht nicht, einer weiß es nicht und macht es einfach, oder umgekehrt, einer sagt, das geht nicht, alle wissen es nicht und machen es einfach, es kriegt keiner, geht hin. Also wenn ich das zitiere, dann deute ich schon mal auf ein großes Problem, was bei der Frage, was ist Kommunismus, und vielleicht auch bei der Frage, warum ist das, was als Kommunismus über Jahrzehnte praktiziert wurde, warum das falsch war, was da virulent ist, nämlich ist das die Frage nach dem Subjekt. Also nämlich eigentlich die Frage, wer oder was ist eigentlich Kommunist? Und wer oder was, welche Person, was für Leute machen sowas wie Kommunismus? Und es ist mehr als nur die Frage, wer hat ein Interesse daran? Was das als Problem bedeutet, dämmert eigentlich schon in dieser kleinen Skizze, die ich von Marcuse gegeben habe. Nämlich am Ende eines Buches, was ein Zustand der Welt beschreibt, wie gesagt 60er Jahre, im selben Jahr beginnt der Vietnamkrieg. Wenn am Ende eines Buches die Rede ist von der großen Weigerung und dann gesagt wird als Schlusssatz, Zitat Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, dann bleibt so ein bisschen unklar, an wen sich das eigentlich wendet, ja. Also es ist klar, Marcuse argumentiert als Marxist, ist aber auch klar, dafür ist er ja heftigst angegangen worden, er adressiert nicht die Arbeiterklasse. Also es ist nicht einfach so, dass er sagt, hier, wir müssen irgendwie an dieser Idee weiterschreiben oder da ansetzen, Klassenbewusstsein, eine starke, eben klassenbewusste, proletarische Bewegung wird den Kapitalismus schon zu Fall bringen, sondern genau das bleibt eigentlich offen. Ja, also diese große Weigerung umfasst nicht nur die Frage, wie soll sich der Einzelne gegenüber dem Ganzen verhalten, wenn das dann eine große Weigerung sein soll, sondern umfasst auch die Frage, wie kriegt man sowas wie eine breite Masse, ja, wohin? Auf die Straße? Also wohin geht man eigentlich? Geht man zu solchen Veranstaltungen? Geht man wählen? Ja, was macht man? Das lässt Marcuse alles offen. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, heißt eindeutig, es gibt ein historisches Subjekt, es sind die Hoffnungslosen, und zu deren Hoffnungslosigkeit gehört auch, dass sie nicht wissen, dass sie ein historisches Subjekt sind. Und das ist... Ich hoffe, dass ich das versuche, ein bisschen klar machen zu können. Das ist sehr entscheidend für die Frage, was Kommunismus ist und was man von diesem Begriff Kommunismus will. Nur um das rund zu machen, der Einstieg zum eindimensionalen Menschen, also das erste Kapitel, hat die Überschrift Paralyse der Kritik, Gesellschaft ohne Opposition. Also da ist eigentlich schon genau das vorweggenommen, was am Ende auch das Problem ist. Man hat eine Welt, im Prinzip wäre die ja einfach zu ändern, ja, im Sinne von, es braucht eine große Weigerung und stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ganz simpel. Die Welt wäre nicht mehr die brutale Welt, die sie ist. Aber es ist ein medizinischer Begriff, der da kommt, es ist eine Paralyse der Kritik. Ja, also es ist nicht einfach Dummheit oder Faulheit oder was auch immer, sondern es scheint, um es so zu formulieren, ein psychisches Problem zu sein oder ein Problem zu sein in der psychischen Disposition von uns Menschen. Paralyse der Kritik. Und das führt eben dazu, dass man es mit einer Gesellschaft zu tun hat, die keine Opposition mehr kennt, wobei man ja eben auch sagen muss, und das ist ja ganz klar, Amerika 60er Jahre, es zeichnet sich langsam ab, dass der Staat sich auch verabschiedet von zumindest dem offiziellen Rassismus, der geht selbstverständlich, oder nicht selbstverständlich, also der geht ja weiter. Wir sind in einer Gesellschaft, die jetzt voll und ganz, und das ist ja auch Marcuse, als Überflussgesellschaft, als Affluent Society, als Wohlstandsgesellschaft immer größere Teile der Bevölkerung auch teilhaben lässt an den Segnungen kapitalistischer Produktion. Geht auch immer mehr Menschen immer schlechter weltweit, aber das ist erstmal für den Befund nicht entscheidend. Ja, es ist auch ganz wichtig, dass es eben geht um eine Gesellschaft, um die amerikanische Gesellschaft, die auf den ersten Blick vollständig in Ordnung ist, im Sinne eben auch einer Gesellschaft, die Bedürfnisse befriedigt, die man so hat. Also, Marcuse ist Marxist. Wenn man wissen will, was Kommunismus ist, dann, weil in der Regel wird der Name ja mit Kommunismus in Zusammenhang gebracht, dann guckt man mal bei Karl Marx. Was ich jetzt machen will, ist ein kleiner Exkurs zu Karl Marx, habe ich auch mitgebracht. Lese ich gleich ein bisschen Zitate vor, über die ich dann rede, um zu rekonstruieren, was das für eine Bedeutung bei Marx hat. Gleichzeitig möchte ich versuchen, dass wir erstmal den Begriff Kommunismus von anderen ähnlich gelagerten Begriffen trennen und dann vielleicht auch in der Diskussion überlegen, ob das Sinn macht, diese Trennung aufrechtzuerhalten. Also wir assoziieren ja Kommunismus mit der befreiten Gesellschaft, ohne dass man eigentlich weiß, was ist denn die befreite Gesellschaft. Aber man weiß, die Gesellschaft ist nicht die, die wir haben. Und dann kann man es halt sehr grundsätzlich fassen. Die befreite Gesellschaft hat nichts gemeinsam mit der Gesellschaft, die wir haben. Oder manche relativieren das, ist eigentlich dieselbe, wie wir sie haben, nur alles ein bisschen gerechter oder wie auch immer, ohne Hunger, ohne Armut. Aber darum geht es eben nicht, das ist das Interessante. Also das heißt, man kann schon mal sagen, auch wenn das so als plakativer Begriff seinen Sinn hat, das so zusammenzunehmen, Kommunismus ist die befreite Gesellschaft, tatsächlich als brauchbarer Begriff hat Kommunismus erstmal mit der befreiten Gesellschaft als plakatives Bild nichts zu tun. Und ich will versuchen darzustellen, warum. Dasselbe ist der Fall mit eben zum Beispiel so einem Wort wie Hoffnung. Oder auch, ich weiß, dass der nächste Vortrag in dieser Reihe dazu ist, ein Wort wie Utopie. Also der Kommunismus ist zwar, wenn wir das eben als Bild nehmen, für die befreite Gesellschaft eine Utopie im Sinne eines Nichtortes, im Sinne eines Zustandes, wie er noch nicht gegeben ist, aber gleichzeitig ist es ja nicht deckungsgleich. Und es scheint gute Gründe zu geben, warum dann zum Beispiel auch diese Gruppe hier sich nicht utopisches Bündnis nennt, sondern kommunistisches Bündnis. Oder auch, ja, vielleicht wäre es möglich zu sagen, Bündnis für befreite Gesellschaft, aber das klingt auch schon so ein bisschen wie so ein schlechter Parteiname. Ja, also das ist aber, glaube ich, wichtig, sich Gedanken zu machen darum, warum sind da Differenzierungen in den Begriffen. Also beziehungsweise stellt sich schnell raus, dieses Wort Kommunismus hat bei Marx eine besondere Bedeutung. Um sich vorzustellen, eine, was man immer damit auch meinen mag, befreite Welt, eine andere Welt, eine bessere Welt, muss man kein Kommunist sein. Das sind Vorstellungen, die durchziehen seit Jahrtausenden zum Beispiel die Religion verschiedenster Art. Es gibt derzeit einige religiöse Menschen, da ist klar, dass die solche Vorstellungen nicht haben. Aber im Prinzip kann man sagen, es ist eigentlich eine, gerade wenn man sich die Tradition jüdisch-christlicher Religionen anguckt, es ist sehr zentral für Religion oder zumindest für Religiosität, davon auszugehen, dass es in irgendeiner Weise eine bessere Welt gibt. In der Regel schiebt die Religion das ins Jenseits. Also religiöse Vorstellung. Ernst Bloch, keine Hoffnung ohne Religion. Und dann sagt er gleich dazu, aber sehr wohl gibt es eine ganze Reihe von Religionen, die keine Hoffnung haben. Ja? Also dieses religiöse Motiv scheint irgendwie eine Rolle zu spielen, wenn es darum geht, eine Verbindung herzustellen von der Idee des Kommunismus zur befreiten Gesellschaft. Und deswegen verwundert es nicht, dass Marx genau da anfängt. Wir wissen, Marx kritisiert die gesellschaftlichen Verhältnisse, die er im 19. Jahrhundert vorfindet. Aber was er dann theoretisch erstmal vornimmt, ist eine Auseinandersetzung mit der Religion. Beziehungsweise er guckt sich an, das wäre die eine Seite auch von Theorien, die sich mit der Welt beschäftigen, er guckt sich an, inwiefern kritisiert die Religion eigentlich die Welt, die man hat, und stellt gleichzeitig fest, dafür muss er auch gar nicht weit gehen, das haben auch schon einige, wie zum Beispiel Ludwig Feuerbach, vor ihm betrieben, aber die ganze französische Aufklärungsphilosophie ist damit voll, stellt fest, dass eigentlich die Religion sich selbst im Wege steht, also das heißt, ein Problem offenbar zu sein scheint, dass, obwohl der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist, die Gesellschaft, wie sie eingerichtet ist, eben nicht menschlich ist, hier also eine Entfremdung vorliegt, das ist Marx' Thema zunächst, und diese Entfremdung von der Religion nur scheinbar aufgehoben wird. Jetzt sind wir schon mitten in einer philosophischen Überlegung, und die hat Marx 1844, da ist er selber noch sehr jung, ist er in Paris und schreibt an Manuskripten, die heißen ökonomisch-philosophische Manuskripte, so sind die genannt worden, beziehungsweise weil er eben in Paris ist, sind die bekannt geworden als Pariser Manuskripte. Und da gibt es eben einen Abschnitt, erstmal einen großen berühmten Abschnitt zur entfremdeten Arbeit. Und ein Abschnitt, der heißt Privateigentum und Kommunismus. Und da beschäftigt er sich mit Theoretikern und Theoretikerinnen, aber in dem Fall sind es Theoretiker alles, die nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit Religion sich auch schon Gedanken gemacht haben, wie eine bessere Welt einzurichten ist. Das sind die sogenannten Frühsozialisten, das ist zum Beispiel der Robert Owen. Und der erste Schritt, der notwendig ist, um von dieser, sagen wir mal, religiösen Kritik der Welt zur Kritik der Religion zu kommen und überhaupt zur Welt zu kommen, ist der Atheismus. Und da gibt es diese kleine Bemerkung in diesen Manuskripten. Der Kommunismus beginnt sogleich mit dem Atheismus. Der Atheismus ist zunächst noch weit entfernt, Kommunismus zu sein. Die Philanthropie des Atheismus, also die Menschenliebe oder Menschlichkeit, um es einfacher zu sagen, also die Menschlichkeit des Atheismus ist daher zuerst nur eine philosophische, abstrakte Menschenliebe, die des Kommunismus sogleich reell und unmittelbar zur Wirkung gespannt. Das ist jetzt für unsere heutigen Sprachverhältnisse nicht mehr so leicht zu sehen, was er damit meint. Also das heißt, die Kritik, die man aus der Religion kommt, als Atheist zunächst an der Welt hat, bleibt letztendlich eine abstrakte Kritik. Soweit ist, glaube ich, das klar. Jetzt habe ich es mehr oder weniger mit denselben Worten wiederholt. Aber was er sagen will, ist, sobald wir aus dieser abstrakten Position austreten, und dafür braucht er das Wort Kommunismus, Also sobald wir diese Kritik kommunistisch machen, müssen wir gleich gucken, was das bedeutet, wird es automatisch eine reelle, wirkliche Kritik. Wird es das, was bei Marx Praxis heißt. Eine, ich weiß nicht, ob sie bekannt ist, ich sage es trotzdem, berühmte Formulierung aus der deutschen Ideologie, also auch so einer frühen Schrift, die Marx mit seinem Freund Friedrich Engels zusammenschreibt. Ein bekannter Satz lautet, der Kommunismus ist kein Zustand, der hergestellt werden soll, sondern der Kommunismus ist die wirkliche Bewegung. Also nochmal, der Atheismus bleibt abstrakt, der Kommunismus ist automatisch, weil er Kommunismus ist, wirklich, wirkliche Bewegung. Das ist die Frage, was heißt wirkliche Bewegung? Und klar ist, der Kommunismus ist kein Zustand, der hergestellt werden soll. Kleiner Punkt, doch direkt zum Vortragstitel, das war kein Kommunismus, das war Spießerkram. Mir will es so scheinen, nicht nur im Hinblick auf die realsozialistischen Staaten, sondern auch, was sämtliche kommunistischen Bewegungen, Gruppierungen angeht, ich selbst in einer anarchistischen Gruppe gewesen, bis Ende der 80er Jahre, also bis zum Zusammenbruch des Realsozialismus, hat man sich vorrangig in der Verteidigung des Kommunismus darum gekümmert, die Frage zu stellen, wie kann man Kommunismus machen? Also das heißt eigentlich die Frage gestellt, wie wäre das als Zustand einzurichten? Ja, also ich erinnere ellenlange Debatten darüber, wie so ein Rätesystem aussehen könnte, wie viele Leute da sitzen und wie man denn doch irgendwie Orangen aus sonst woher, Brasilien oder Länder gibt es da nicht mehr, also irgendwie so aus, ja, also wie man sowas organisiert und dann eben die Fragen, ja, wie ist denn das, wenn es das und das nicht mehr gibt und ja, also sowas beschrieben wird. Das ist ja aber alles nicht in irgendeiner Weise thematisiert bei Marx. Und das scheint offenbar für das, was Marx mit Kommunismus bezeichnet, völlig unwichtig zu sein. Ja? Also natürlich kann man sich Gedanken machen, was so Alternativen wären und so, aber das ist nicht der Kern dessen, was Kommunismus meint bei Marx. Das ist auch mittlerweile so ein alter Hut, aber das Hauptwerk von Marx ist das Kapital, 1867. Und da geht es eben nicht um Kommunismus. Es ist kein Buch, was beschreibt, wie Kommunismus funktioniert. Das war ja so der Karlauer nach 89, denn spätestens, ja, die Idee ist ja gut, aber man hat ja jetzt gesehen, dass das nicht funktioniert und deswegen ist dann Marx falsch und so. Ja. Mittlerweile ist das überholt, jetzt zählt Marx ja doch wieder mehr so ein bisschen als Ökonom, den man auch mal bei der Finanzkrise in irgendeiner Taschenbuchausgabe herbeizitieren kann. Aber also das ist klar, also Marx ist zwar durchaus ein Theoretiker des Kommunismus, aber er hat keine Theorie des Kommunismus geliefert in dem Sinne, dass er systematisch dargelegt hat, was Kommunismus nun ist als Zustand. Also, der Kommunismus ist kein Zustand, der hergestellt werden muss, er ist die wirkliche Bewegung. Gibt es hier eine andere Stelle, da bricht genau dieser Teil der Manuskripte ab. Das ist jetzt auch natürlich mitten aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich meine, dass allein die Terminologie zeigt, um was es hier geht. Da schreibt Marx, der Kommunismus ist die Position als Negation der Negation. Also unabhängig, wir machen jetzt kein Hegel-Seminar, aber das sind die Begriffe, mit denen man sofort weiß, aha, hier geht es eigentlich philosophisch gesehen um Hegel. Man muss jetzt nicht verstehen, was er damit macht. Also man sollte das verstehen, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Mir geht es darum zu sagen, okay, da schreibt jemand, was Kommunismus ist, und er bewegt sich in der Terminologie des Philosophen Hegel. Und jetzt folgert er, darum das Wirkliche, also der Kommunismus ist das Wirkliche, für die nächste geschichtliche Entwicklung notwendige Moment der menschlichen Emanzipation und Wiedergewinnung. Ja? Also es ist der Kommunismus als nicht nur Befreiung des Menschen, sondern auch als eine wirkliche Bewegung, die es möglich macht, dass der Mensch wieder sagen kann, ich bin übrigens Mensch und ich habe Verfügungsgewalt über mich und meine Geschichte. Der Kommunismus ist die notwendige Gestalt und das energische Prinzip der nächsten Zukunft, aber der Kommunismus ist nicht als solcher das Ziel der menschlichen Entwicklung, nicht die Gestalt der menschlichen Gesellschaft. Nochmal, der Kommunismus ist kein Zustand, der hergestellt werden soll, er ist die wirkliche Bewegung. Unabhängig davon, ob das jetzt so philosophisch ist und aus dem Zusammenhang gegriffen ist und von daher so ein bisschen schwierig von den Begriffen. Um was es da geht, ist, dass Marx dieses Wort Kommunismus benutzt, um eigentlich eine Geschichtstheorie zu entfalten. Also das heißt, der Kommunismus bezeichnet einen Moment in der notwendigen Entwicklung der Geschichte. Das ist was anderes, als zu sagen, der Kommunismus ist die befreite Gesellschaft. Das ist was anderes, als zu sagen, die befreite Gesellschaft wäre, was ja auch einige tun, Walter Benjamin zum Beispiel, die wäre jederzeit möglich. Es geht nicht darum, ob Marx oder wer auch immer nicht auch denkt, im Prinzip hätte die Menschheit zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschichte schon die Welt anders einrichten können, sondern hier wird versucht, unter Kommunismus ein Bewegungsmoment in der Geschichte zu fassen, was, und so viel Hegel muss sein, aber das ist auch nur ein ganz kurzer Gedanke, was insofern mit der Hegelschen Philosophie zu tun hat oder was deshalb mit der Hegelschen Philosophie zu tun hat, worum geht es bei Hegel um Selbstbewusstsein? Das ist gleichzeitig, also dass der Kommunismus gleichzeitig eine Figur ist, sich selbst zu erkennen als Praxis. Ja? Also das meint im emphatischen Sinne auch Freiheit. Ja, also nicht einfach, ja, wir sind frei, irgendwas, jeder darf denken, was er will oder tun und lassen, was er will, sondern dass diese Freiheit ein Selbstverhältnis ist, letztendlich auf der Ebene von Selbsterkenntnis. Und das wiederum hat sehr viel zu tun mit der gesamten bürgerlichen Tradition auch der Aufklärung zum Beispiel. Ja, also Kant, Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also das wäre im Prinzip, so wie Marx es hier formuliert, der Kommunismus. Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, aber als gesellschaftliches Verhältnis, nicht als Leistung von Einzelnen, da sind ein paar aufgeklärt, sondern als soziales Prinzip. Und ökonomisch-philosophische Manuskripte, das erklärt er zum Teil auch mit Hegel, aber eben mit Blick auf eine ökonomische Zentralkategorie, nämlich das Privateigentum. Also das heißt, sehr weit runtergebrochen, die bürgerliche Gesellschaft befreit den Menschen, aber ja nicht als Menschen, sondern als Bürger, und sie befreit ihn dadurch, indem sie ihm eine neue Fessel gibt oder eine Fessel, die da ist, verfeinert, nämlich man ist, was man hat. Also Privateigentum wird zur zentralen Kategorie, an der bürgerliche Rechte hängen, beziehungsweise wird es auch gesichert über bürgerliche Rechte. Und genau darauf zielt Marx ab. Das kann man dann weiterhin auch nachlesen in diesem Manuskript. Kann man sagen, es ist der frühe Marx und das ist nicht so wichtig für den späten oder so, aber es ist trotzdem sehr interessant. Wir haben ja eine Geschichte der realsozialistischen Staaten, wo es immer geheißen hat, Kommunismus heißt die Verstaatlichung von Produktionsmitteln. Ja, also Abschaffung des Eigentums heißt, dass die Fabriken verstaatlicht oder in irgendeiner Weise in Gemeineigentum überführt werden. Und Marx redet hier aber überhaupt vom Eigentum. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, aber wie soll denn das gehen? Ich will ja auch irgendwie noch zumindest so meine Hosen behalten oder wissen, was mein Kaffee ist oder zumindest was mein Kaffeebecher ist oder irgendwie so. Ja. Das ist einmal mehr nicht der Punkt, sondern um was es eben geht, ist hier eine Überlegung, wie und in welcher Weise verändert sich geschichtlich das Verhältnis der Menschen zur Welt beziehungsweise das Verhältnis des einzelnen Menschen zu den Gegenständen. Und das hat zu tun eben mit dem Begriff Kommunismus, den Marx dann auf eine Formel bringt. Also hat mit geschichtlichen Stufen zu tun. Da gibt es drei Stufen. Die erste positive Aufhebung des Privateigentums, das nennt er den rohen Kommunismus. Das wäre eigentlich sowas wie eine, ja, wie so ein Gemeinwesen, wie man das so in eigentlich so in Vorzeiten hat, oder ja, das ist also nichts, das ist sozusagen keine Stufe, in der irgendeine Form von Selbstbewusstsein als jetzt solche hohe Kategorie sich entwickelt hat. Interessant, die zweite Stufe ist im Prinzip das, was man als Realsozialismus hatte. Der Kommunismus, ich lese das mal eben vor, der Kommunismus nach politischer Natur demokratisch oder despotisch, mit Aufhebung des Staats, aber zugleich noch unvollendeten und immer noch mit dem Privateigentum. Und das heißt der Entfremdung des Menschen. Und dann drittens, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung. Und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens, also das alles wäre jetzt für mehrere Semester ein Philosophieseminar wert, aber was er meint ist, dass die Selbstaneignung, also zu wissen, wer ich bin, eben nicht mehr dadurch funktioniert, dass ich Objekte mir aneigne als Eigentum, sondern mir mein eigenes Wesen als Mensch aneigne. Ja, das heißt, dass ich auch, um das sehr trivial zu sagen, dass ich Mensch bin und eben nicht Bürger bin oder in irgendeiner gesellschaftlichen Rolle bin oder in irgendeiner gesellschaftlichen Position stecke, die mich immer wieder zwingt, auch mich eben dieser Position anzupassen. Und dann gibt es sind ja eben Manuskripte und es ist auch nicht sonderlich ausgeführt, aber nur um die Dimension dieser Überlegung klar zu machen, diese schöne Formel: Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus gleich, also mit so einem Gleichheitszeichen, Humanismus. Als vollendeter Humanismus gleich Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen als wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbetätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weist sich als diese Lösung. Also das ist, wenn man das jetzt gehässig sagen will, ist es Metaphysik. Aber eben doch nicht, weil sein Versuch ist, genau das aus der Logik der Geschichte, aus der bisherigen Logik der Geschichte abzuleiten. Also das heißt, das ist die wirkliche Bewegung. Aber eben der Punkt ist, dass das nicht abstrakt ist. Ja? Also das ist, wenig bringt, jetzt zu sagen, hier übrigens an dieser Stelle im Ergänzungsband 1, Seite 536, formuliert Marx seine Idee von der positiven Aufhebung des Privateigentums und der Naturalismus gleich Humanismus und umgekehrt, und das ist Rätsel und gleichzeitig Lösung der Geschichte. Sondern einmal mehr, es ist ja nicht ein Programm. Marx versucht darzustellen, wie aus den Widersprüchen der Geschichte sich automatisch werden zu technisches Wort, aber in der Logik dieser Widersprüche genau diese, weil die Widersprüche zu ihrer Aufhebung drängen, diese wirkliche Bewegung ergibt. Das ist aber das Problem, was wir haben. Insofern, als dass man sagen kann, ein paar Jahre später, 1848, kommt das Manifest der Kommunistischen Partei. Da gibt es da geht es auch um Kommunismus. Da gibt es auch einige Formulierungen, die man im Wissen um solche Stellen wieder rückbinden kann. Also überhaupt die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft zum Beispiel im Manifest der Kommunistischen Partei, alles Stehende und Ständische verdampft und solche Formulierungen. Aber irgendwie angesichts dessen, dass wir jetzt hier über Texte und Überlegungen aus dem 19. Jahrhundert reden, wo der auch Kapitalismus ja längst noch nicht die Dimension hatte, die er heute hat, hilft es ja nicht weiter zu sagen, okay, das ist die wirkliche Bewegung, ne? Also was ist es? Das Problem bleibt, dass der Kommunismus als Ideal verstanden weiterhin eine taktische Formulierung ist. Ja? Also alle Parteien, KPD und so weiter, auch Gruppierungen wie diese, Kommunistisches Bündnis, benutzen ja erstmal die Formel Kommunismus als Werbeslogan für irgendwas. Ja? Also es ist offensichtlich ja auch eine Metapher, die eine hohe Bindungskraft hat. Ja, die hat sie vielleicht jetzt so ein bisschen verloren, so in den letzten Jahren, kriegt sie vielleicht wieder, weiß man auch nicht. Also in anderen Ländern sieht es ja anders aus. Es gibt große Kongresse zur Idee des Kommunismus von Žižek und Badiou und anderen. Aber nichtsdestotrotz, wichtig ist erstmal, also irgendwie scheint ein Bruch zu bestehen zwischen so einer philosophischen Überlegung oder so einer theoretischen Überlegung und der tatsächlichen Praxis, obwohl Marx ja nichts anderes im Sinn hatte als die Praxis. Ich mache einen kleinen Schnitt und mache jetzt weiter mit scheinbar etwas ganz anderem, aber komme genau auf diese Frage zurück, was heißt wirkliche Bewegung? Mark Fischer. Wie heißt die Veranstaltungsreihe? Die heißt Alternativen zum Where's an Alternative? So, also wo? Das ist auch interessant. Nicht was ist die Alternative, sondern wo ist die? Das ist eigentlich eine Formulierung, die eher nochmal so einen klassischen Utopiegedanken nahelegt. Also nämlich zu einer Zeit, als die Welt noch nicht erschlossen war und man wirklich nicht die Utopie in die Zukunft legte, sondern die in der Gegenwart blieb, aber in irgendeinem Ort, der eben noch nicht bekannt war. Also wo ist die Alternative? Auch hier, gut, Marx hat es angedeutet, es ist schon irgendwas in der Zukunft, also auch das Wo kann eine zeitliche Konnotation haben. Mark Fischer, Kulturtheoretiker, Kulturwissenschaftler aus Großbritannien, hat vor einigen Jahren ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Kapitalistischer Realismus ohne Alternative. Kapitalistischer Realismus ohne Alternative. Und runtergebrochen, warum mache ich jetzt diesen Bruch? Also, der Kommunismus ist kein Zustand, der hergestellt werden soll, sondern die wirkliche Bewegung. These: bisher, bis in die 80er Jahre rein, haben sich kommunistische, sozialistische, libertäre und so weiter Gruppierung, aber doch irgendwie fixiert auf die Frage, wie könnte der Kommunismus als Zustand aussehen. Jetzt scheint sich anzubahnen, Mark Fischer, aber auch andere, ich komme gleich drauf, der Verdacht, wir können uns selbst diesen Kommunismus als Zustand gar nicht mehr vorstellen. Also kapitalistischer Realismus ohne Alternative. Interessant ist, das ist natürlich so ein Schlagwort, was dann auch schnell aufgegriffen wurde und vielleicht hat er auch jetzt so eine hohe Bekanntheit erlangt wegen dieses Schlagwortes. Interessant ist, was damit kapitalistischer Realismus meint. Da lohnt ein Exkurs. Die meisten denken wahrscheinlich sofort, kapitalistischer Realismus, da gibt es auch den sozialistischen Realismus. Und das ist natürlich ein richtiger Gedanke, da bewegen wir uns aber in der Kunst. Und wenn man da noch weiter zurückgeht, findet man vor dem sozialistischen Realismus überhaupt einen Realismus und man ist wieder im 19. Jahrhundert, man ist bei Gustav Courbet in den 1850er und 1860er Jahren, also genau in der Zeit, in der Marx schreibt, aber in der auch andere schreiben, wie Proudhon zum Beispiel, der mit Courbet auch befreundet war. Und von diesem Courbet gibt es eins der ersten Manifeste auch in der Kunst, nämlich das dann später sogenannte Manifest des Realismus. Von daher gesehen, der ist in Paris, Walter Benjamin, Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Marx macht seine Untersuchungen über den Kapitalismus mit Blick auf die englischen Großstädte. Paris ist eine Stadt, in der sich der Handel schon sehr weit ausgebreitet hat, der Konsumgesellschaft, aber auch Industrie. Also ist eine der Hauptstädte des Kapitalismus, wenn man so will. Und mal davon abgesehen, dass der Courbet als Künstler auch schon sehr kapitalistisch unterwegs ist, also sehr markttaktisch unterwegs ist, man kann eigentlich sagen, das ist im Prinzip Quatsch zu sagen, kapitalistischer Realismus, weil der Realismus immer auf den Kapitalismus bezogen ist. Und das Besondere war eher, dass dann im Zuge der Sowjetrevolution, der Oktoberrevolution, sich so etwas wie ein sozialistischer Realismus ergeben hat. Aber das erstmal geht es eigentlich darum, dass der Realismus ein Versuch ist, die gegebenen Verhältnisse, die nicht als problematische Verhältnisse unbedingt erscheinen oder unmittelbar erscheinen, eben doch als problematische Verhältnisse darzustellen. Also das zeigen diese Bilder von Courbet, die Steineklopfer und also Menschen bei der Arbeit im Elend und so weiter. Was den sozialistischen Realismus jetzt in die Wege gebracht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist, was ist denn überhaupt eines der Probleme, mit dem wir zu tun haben? Nochmal zurück zu Marx. Der sitzt da in Paris, beschäftigt sich mit Hegel, mit den anderen Hegelianern, mit Feuerbach und so weiter, mit den Frühsozialisten. Das, was er Kommunismus nennt, auch wenn er, Marx spricht ja nicht vom Kapitalismus. Ja, also er spricht von eben Privateigentum in diesen Schriften, später vom Kapital und so weiter, Akkumulation, Verwertung und also was gibt es bei ihm. Es geht auch um die bürgerliche Gesellschaft. Wir sind aber im 19. Jahrhundert noch in einer Zeit, wo man sich eigentlich vorstellen kann und das auch zum Großteil, zumindest zu Marx Lebzeiten, auch noch eine Vorstellung war, die das Bürgertum selbst geteilt hat, dass man irgendwie diese bürgerliche Gesellschaft als zum Beispiel aufgeklärte Gesellschaft einrichten kann. Dass die bürgerliche Gesellschaft eine Gesellschaft der Freiheit ist. Dass die bürgerliche Gesellschaft eine Gesellschaft ist, ein Zeitalter ist, in dem die meisten Menschen selbstverständlich Menschenrechte und sowas alles partizipieren an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, woran auch immer. Das war von Anfang an nicht gegeben und von Anfang an war da auch der Wurm drin in jeder Hinsicht, mit schon in der Französischen Revolution, in den Nachwehen davon, Guillotine und so weiter, der Terror. Das muss man alles nicht erwähnen. Es bleibt aber eben so, dass eigentlich bis Ende des 19. Jahrhunderts sich diese Vorstellung hält, dass irgendwie die bürgerliche Gesellschaft gewissermaßen als revolutionäre Gesellschaft, darf man ja auch nicht vergessen, ja, also die bürgerliche Gesellschaft ist revolutionär und es ist nicht so, dass von außen da irgendwelche Kommunisten kommen, die dann die Gesellschaft revolutionieren, sondern die ist noch im Modus der Revolution. Das gesamte 19. Jahrhundert bis in die 1870er Jahre rein, dass also diese Vorstellung noch da war, diese bürgerliche Gesellschaft ist prinzipiell unter dem Vorzeichen der Humanität. Und mit den Entwicklungen Ende des 19. Jahrhunderts zeigt sich das erste Mal auch fürs Bürgertum selber der Verrat an eben diesen bürgerlichen Idealen, dass das nicht stimmt. Also wie gesagt, faktisch hat es von Anfang an nicht gestimmt, aber jetzt wird klar, es kann gar nicht stimmen. Ja, also mit dem Imperialismus, auch mit den bürgerlichen Theorien, die eingeführt werden, um letztendlich sowas wie die bürgerliche Gesellschaft auch überhaupt am Funktionieren zu halten, Volkswirtschaftslehre und so weiter und so fort, die überhaupt Wissenschaftsentwicklung hat da einen hohen Anteil. Sehr entscheidend die Entwicklung des Behaviorismus, überhaupt Theorien zur Kontrolle von Bevölkerung, überhaupt Theorien, die sich ausdenken, dass man es mit Bevölkerung zu tun hat. Es war bis, auch eben in der bürgerlichen Theorie, bis Ende des 19. Jahrhunderts so, dass selbstverständlich davon ausgegangen wurde, es mit Klassen zu tun zu haben. Und dieses Paradigma der Klassen wird jetzt zum Beispiel abgelöst durch Rassentheorie. Also das erste Mal, dass auch in der bürgerlichen Ideologie selber die eigenen, also die bürgerlichen Verhältnisse, die eigenen Verhältnisse nicht mehr in dem Sinne kritisch gesehen werden, sondern durch andere Ideologien überlagert werden. Wenn man so will, konnte Marx noch davon ausgehen, es gibt eine bürgerliche Gesellschaft. Und das Einzige, was möglich wäre, ist entweder, dass die bürgerliche Gesellschaft als bürgerliche vielleicht immer ärmer wird, in den Zuständen in der Fabrik immer grausamer wird, aber prinzipiell, es kann nur besser werden. Ja, es ist insofern noch gebunden an eine Vorstellung des Fortschritts im ganz positiven Sinne. Und was jetzt aber klar wird, ihr kennt alle die Parole von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei. Diese Option der Barbarei ist Ende des 19. Jahrhunderts neu. Ja, also dass es nicht nur darum geht, quasi so einen goldenen Mittelweg der Geschichte zu haben und dann kommt als nächster Schritt die wirkliche Bewegung der Kommunismus, sondern es gibt auch genau das Gegenteil und zwar faktisch die Regression, den Rückschritt, den Regress. Und den gibt es. Erster Weltkrieg, auch nochmal eine Potenzierung davon, die faschistischen Bewegungen, der Nationalsozialismus, schließlich Auschwitz, und es reißt nicht ab. Auch vor dem Hintergrund, das war jetzt nochmal so eine Rückschleife, muss man klar haben, auch wenn man die Sowjetunion hat, was sozialistischer Realismus bedeutet. Also es verändert sich in dieser Zeit das Terrain, von dem aus man, wo ist die Alternative als Frage, ja, also von dem aus man überhaupt diese Frage stellen kann, wo stehe ich, um in der Geschichte ausmachen zu können, in welche Richtung liegt die befreite Gesellschaft? Also wohin müssen wir gehen? Welchen Weg nimmt die Menschheit? Das zeichnet sich ab in der Krise des bürgerlichen Bewusstseins selbst, aber eben auch in der Krise letztendlich der emanzipatorischen Theorien, der radikalen Linken, auch schon zu dem Zeitpunkt. Auch schon kann man sagen, in der Art und Weise, wie als Sowjetunion dort dieses tatsächliche Weltexperiment einer sozialistischen Gesellschaft installiert wird. Nämlich, da übernehme ich eine Formulierung von meinem Freund Werner Pomrehn, der sagt, das war eine Verzweiflungstat. Ganz entscheidend, dass das, was da als Kommunismus, als Sozialismus installiert wurde, war eben keine Gesellschaft, bei der Raum war, Spielraum war für Überlegung, wie können wir das jetzt einrichten und was müssen wir von der alten Gesellschaft mitnehmen, was dürfen wir nicht mitnehmen, wie muss man Produktionsverhältnisse ändern, sondern es ging schlichtweg darum, sein nacktes Überleben zu retten. Ja, also nicht mal irgendeine Form von Verbesserung des Lebens stand zunächst in Aussicht, sondern es ging wirklich darum, etwas zu essen zu bekommen für die vielen Millionen, muss man ja sagen, Bauern. Und wenn jetzt jemand wie Mark Fischer kommt, also gut 100 Jahre später, und sagt, wir haben jetzt einen kapitalistischen Realismus ohne Alternative, dann klingt es so ein bisschen verschoben zu dem, was man eben vor 100 Jahren hatte oder eben noch zu Marx-Zeiten hatte, weil das, was er damit meint, einerseits scheinbar eine hohe Plausibilität hat, andererseits aber bei näherer Betrachtung Überlegungen sind, die sich nicht richtig einbauen lassen in die Frage, was ist die wirkliche Bewegung als Kommunismus und wie geht es mit der weiter? Tatsächlich ist es so, dass es den kapitalistischen Realismus auch als Kunstform gibt. Das ist eine Reaktion auf den sozialistischen Realismus deutsche Künstler Anfang der 70er Jahre, die in der damals immer noch jungen Bundesrepublik in den Nachwehen der 68er das, was der sozialistische Realismus war, appliziert haben auf bundesdeutsche kapitalistische Verhältnisse. K.P. Bremer, Jörg Imdorf, die gehören dazu. Auch das weiß Mark Fischer. Bemerkenswert da ist, nur um das als Problem deutlich zu machen, der sozialistische Realismus hatte immer deutlich, auch wenn das alles vielleicht falsch war oder verblendet war oder ganz schlechte Bilder gemalt wurden, der hatte immer deutlich, wo die Stellung der Künstlerin und des Künstlers ist. Also es war immer klar, es gibt als revolutionäres Subjekt die Arbeiterklasse oder was weiß ich, die Bevölkerung der DDR oder wie auch immer. Also das war klar, wer sind die Leute, die Geschichte machen. Und Künstlerinnen und Künstler arbeiten dem zu. Und bei all dem, was bei Leuten wie Imdorf oder K.P. Bremer oder anderen Künstlern des kapitalistischen Realismus problematisch ist, kann man sagen, was da auch aufdämmert ist, dass auf einmal hier ein Bruch ist, nämlich auch, ich habe das am Anfang gesagt, Marcuse 1964, Gesellschaft ohne Opposition, nämlich klar ist, es gibt keine gesellschaftliche Gruppe mehr, die als geschichtliches Subjekt aktiv ist. Gleichzeitig war die Frage, sind es nicht wir Künstlerinnen und Künstler vielleicht das neue geschichtliche, revolutionäre Subjekt? Zumindest in der Form, dass wir mit der Kunst aufklären und es darüber so einen multiplikatorischen Effekt hat. Der Mark Fischer meint aber noch was anderes. Kapitalistischer Realismus. Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das sagt Mark Fischer, ist ungefähr das, was er mit dieser Formulierung meint. Wir leben in einem kapitalistischen Realismus ohne Alternative. Und er gibt ein Beispiel. Er sagt, also für ihn ist wichtig, vorstellen. Ja, es geht nicht darum, dass nicht real Chancen da wären, Gesellschaft anders einzurichten, sondern dass es eben für uns Menschen, das sind auch immer die Formulierungen, uns, wir und so, es sind irgendwie immer so abstrakt alle gemeint, für uns Menschen eben schwieriger geworden ist, sich eine Alternative zum Kapitalismus vorzustellen oder überhaupt auch das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Und er gibt ein Beispiel und sagt, der Film, ich weiß nicht, wie weit er bekannt ist, Children of Man, also vor, glaube ich, nunmehr 10 Jahren erschienen. Es geht darum, dass seit, was weiß ich, 17 Jahren die Menschen keine Kinder mehr gebären. Und also das heißt, der jüngste Mensch ist 17 oder 18 gerade geworden und man sieht im Fernsehen, wie die erschossen werden irgendwo. Und damit fängt der Film an. Ganze Welt ist so, wie Giorgio Agamben sich das vorstellt. Es sind alles nur noch Lager. Nur die britische Insel ist noch so eine halbwegs freie Zone, wo laufend Menschen versuchen, irgendwie reinzukommen. Es gibt permanent Attentate und so weiter und so fort. Und dann sagt Mark Fisher, in diesem Film scheint es so zu sein, als Unterschied zu den bisherigen Weltuntergangsszenario-Filmen, Katastrophenfilmen, in diesem Film scheint es so zu sein, dass der eben keine Alternative mehr ist, sondern nur noch den Kapitalismus zeigt, wie er wird. Und dann dachte ich so, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch Unsinn. Er schreibt diesen Spruch entweder Frederick Jameson zu oder Slavoj Žižek. Und dann, aber er gibt keine Zitatangabe. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann trifft man tatsächlich auf mehrere Stellen bei Žižek, der das bei jeder Gelegenheit immer wieder sagt und auch genau in der, also auch mit irgendwelchen Filmbeispielen. Ja, wir gucken ja alle ganz viele Filme mit Untergangsszenarien, aber wir können uns keine Welt jenseits des Kapitalismus vorstellen und so weiter. Und ich bin auf ein sehr schönes Interview der Antilopengang gestoßen, die das auch nochmal sagt, und zwar auch genau im Hinblick auf dieses Problem. Ja, also sie so als Band wüssten jetzt so gar nicht recht, wie sie Botschaften vermitteln sollten, weil es eben so schwer ist, sich vorzustellen, dass es anders ist, als es ist. Und gleichzeitig beleuchtet das aber eben diese Ausgangsproblematik, die ich skizziert habe, nämlich man wüsste ja gar nicht, was für ein Subjekt da ist oder wer das Subjekt ist, um auch so eine Überwindung des Kapitalismus in Gang zu bringen. Ich glaube, das ist Quatsch und will versuchen, das mit dieser Idee vom Kommunismus zusammenzubringen, wie ich das bei Marx gesagt habe. Also, es ist leichter, sich den Weltuntergang vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Jetzt wäre die erste Frage, ist es denn leicht, sich überhaupt vorzustellen, was Kapitalismus ist? Und ich so als Fernsehgucker, YouTube-Gucker, stoße denn auf eine ganze Zahl, gerade heute nochmal gesehen, neu, Andreas Burani und Sido, das Lied Astronaut, eine ganze Zahl von Videoclips, wo man im Prinzip das als Bilderordnung hat, was über Jahrzehnte hinweg Linke als Schreckbild der Realität gezeichnet haben. Also wir vergleichen Nena 99 Luftballons oder vielleicht sogar Joseph Beuys mit der Wolf-Mahn-Band Wir wollen Sonne statt Reagan, 80er Jahre, mit diesem Video hier Burani und Sido, Astronaut. Und achso, und man kann noch nehmen, Goldene Zitronen, ich glaube 6 gegen 60 Millionen. Und wenn man jetzt die Videos vertauscht oder den Ton wegnimmt und eher so mit Punk, sonst wie Subkultursozialisation aus den 80er Jahren kommt, dann müsste man eigentlich sofort sagen, hey, das Video, was da von Borani und Sido ist, das muss ein Punk-Video sein. Ja? Ganz zum Schluss ist das so, also man sieht die ganze Zeit, was weiß ich, irgendwelche Kinder zerstümmelt von Leichen und Umwelt, Fischschwärme, Tod, Schweineschlachthalle, das ganze Programm. Ne? Und ganz zum Schluss sitzen die beiden so wie bei dieser Ludovisi-Methode aus Clockwork Orange, falls ihr den Film kennt von Stanley Kubrick, Clockwork Orange, wo der Alex nachher gezwungen wird, zu Beethovens Neunter, sich genau solche Bilder anzugucken, Hitler, Krieg und so weiter. Also sitzen die auch mit so Helm, so gebannt vor diesen Bildern, die sie uns präsentieren. Und das funktioniert ja offenbar. Ja, also das bleibt so ein bisschen indifferent, also bei einigen Bildern finden die das jetzt gut oder nicht, ne? Nochmal das typische, so Palästinenser vor irgendwelchen israelischen Panzern, ist das jetzt auch nochmal ein Zeichen für eigentlich doch ganz gut oder ist es ein Zeichen für ganz besonders schlimm oder irgendwas, also aber irgendwie ist das schon insgesamt bei diesem Video klar, das ist die Welt, wie sie ist und so wollen wir sie nicht, ja? Und trotzdem ist das ja keine Vorstellung vom Kapitalismus. Ich dachte da nochmal gleich an diese Stelle, die ich vorgelesen habe. Der Kommunismus fängt an mit dem Atheismus, aber der Atheismus ist noch lange kein Kommunismus. Also man könnte sagen, der Kommunismus fängt an mit Borani und Sido, aber Borani und Sido sind noch lange keine Kommunisten. Warum? Weil die Schwierigkeit ja nicht ist, sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen, das ist sicherlich auch schwierig, sondern sich überhaupt vorzustellen, was Kapitalismus ist. Das ist ja das Problem, weswegen Marx auch diesen Begriff Kommunismus so kompliziert philosophisch einführt. Denn das, was den Kapitalismus ausmacht, ja, wenn ich von euch die Texte lese, dann ist immer der erste Satz, das ist dann der Unterschied zu solchen Videos, der erste Satz oder in einem der ersten Sätze der Verweis drin, wir leben in einer Tauschgesellschaft. Ja? Die hat eine Realität, die Tauschgesellschaft. Ich habe es ja gerade vorhin gelesen und deswegen habe ich es noch im Kopf, das kann man dann aufzählen. Menschen sterben, obwohl die medizinische Forschung auf dem Höchststand ist. Flüchtlinge sterben, obwohl genügend Platz da ist und so weiter. Also alles, was wir wissen. Gleichzeitig bleibt ja aber genau dieses Verhältnis. Also was ist jetzt das Problem an der Tauschgesellschaft zu, ich sterbe an einer eigentlich heilbaren Krankheit, nur weil meine Krankenversicherung nicht hinreicht, ist genau dieser Brückenschlag ja erklärungsbedürftig. Und genau an der Stelle fängt es ja dann an, dass man sagt, wir müssen mal eine Kapitalschulung machen, um überhaupt einen Einblick zu bekommen in, was weiß ich, Wertgesetz, Tauschwertlogik und so weiter und so fort. Und Marx argumentiert eben in den 1840er Jahren noch auf der Basis, dass er sagt, hier haben wir es eben mit ökonomischen Verhältnissen zu tun, die in ihrer praktischen Bewegung gezwungenermaßen diesen Kommunismus als wirkliche Bewegung hervorbringen. Und entscheidend daran ist die Figur der Praxis. Entscheidend ist, dass es ein Rest gibt. Genau das, worauf Marcuse auch abzielt, wenn er von der großen Weigerung redet. Ein Rest gibt, trotz Entfremdung oder Verblendung oder sonst wie Unterdrückungsverhältnissen, die auch das Menschsein an sich beschädigen. Ein Rest gibt, das welcher genügend Kraft darstellt, um so etwas wie geschichtliche Veränderung überhaupt zu wollen. Also das ist der zweite Punkt, der ein Problem ist bei dieser Formulierung Kapitalismus ohne Alternative. Es ist leichter, sich den Weltuntergang vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Es will sich ja niemand das Ende des Kapitalismus vorstellen. Also mit so einem Film zu argumentieren, heißt ja nur, dass offensichtlich im Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer andere Bilder jetzt von Relevanz sind. Ja? Also genauso wie bei so einem Video von wem auch immer, also die gibt es ja auch von Christina Stürmer oder Silbermond, also die haben ja alle so ein Video im Programm, wo es irgendwie darum geht, hier übrigens die Welt ist auch doof. Ja? Insofern kann man sagen, diese Vorstellung vom Ende des Kapitalismus bleiben kritiklos. Obwohl ja das Entscheidende an der wirklichen Bewegung des Kommunismus ist, dass er eine kritische Bewegung ist. Wie Marx es sagt, Kritik heißt an die Wurzel gehen, heißt radikal sein. Radikal sein heißt an die Wurzel gehen und die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selbst. Und die Frage wäre eben immer als kritische Frage, warum sind die menschlichen Verhältnisse eben keine menschlichen Verhältnisse? Und genau diese Frage wird ja mit solchen Bildern vollständig ausgespart. Es geht eigentlich nur darum, dass schreckliche Bilder gezeigt werden und über diese schrecklichen Bilder ein Einverständnis darüber entsteht, dass irgendwas in der Welt nicht stimmt und die Erklärung aber ausbleibt, beziehungsweise die Ideologie ist, dass scheinbar die Erklärung in den Bildern selber liegt. Ja? Also, ja. Ein gerade sterbendes Kind ist schrecklich, weil ein gerade sterbendes Kind schrecklich ist. Und das soll nicht sein. Aber jedes Moment von struktureller Handlungsmöglichkeit gegen das, was diese Bilder repräsentieren, wird ausgespart. Und ich möchte das an einem weiteren Punkt noch problematisieren. Weil man ja auch sagen könnte, wo ist die Alternative? Was ist der Kommunismus? Wie gesagt, vielleicht will man sich das Ende des Kapitalismus gar nicht vorstellen, weil man ja auch sagen könnte, es gibt überhaupt kein Interesse an der Alternative. Also zumindest nicht an einer Alternative im Sinne des Kommunismus, im Sinne der wirklichen Bewegung. Gleichwohl haben wir heute, also jetzt wir auch sehr allgemein gemeint, es mit einer Gegenwart zu tun, in der es ein Höchstmaß an Selbstverständlichkeit gibt, sich auf, was auch immer, Werte von Menschlichkeit, Toleranz und so weiter zu berufen. Also erste Reaktion, allgemeine Reaktion nach den Anschlägen von Paris ist es, in breitester Front auf symbolischer Ebene hochgehalten wird, die europäischen Werte von Toleranz, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Es ändert sich sonst nichts, sondern es gibt ein Einvernehmen in dieser symbolischen Ordnung. Und die wird bedient. Zum Beispiel, das ist auch ein Bestseller, Ilja Trojanow. Der überflüssige Mensch. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Eine letzte Überlegung jetzt zu dieser Frage. Der überflüssige Mensch, der ist eigentlich Romanautor und hat hier eine politische Stellungnahme geschrieben. Und es sind so unter 100 Seiten in so kleinen Berichten, die, wenn man sich das denn vor Augen führt, im Prinzip so funktionieren wie dieses Burani-Sido-Video. Also es wird so Kapitel für Kapitel immer so eine Unmenschlichkeit abgeklappert, immer mit so einem Selbstbezug. Also wir, dann wieder gemeint als wir, relativ wohlhabende, spätbürgerliche oder nachbürgerliche Gruppe von Menschen, die behütet leben, gucken uns an, wie schlecht die Welt ist, aber was wäre, wenn wir in der Stellung wären? Ne? Also sind sie überflüssig? Natürlich nicht. Ihre Kinder? Nein, keineswegs. Ihre Verwandten, ihre Freunde? Geradezu eine unverschämte Frage und so weiter. Das Gesetz des Marktes markiert die Grenzen der Freiheit. Unser Planet sei voll, sagen die einen. Aber wer entscheidet denn, wer nicht weiterleben darf, wer überflüssig ist? Und dann bringt er als Beispiel: Als das französische Schiff La Meduse 1816 unter der Führung eines unfähigen Kapitäns vor der Küste Senegals auf eine Sandbank auflief, zwang der Mangel an Rettungsbooten 147 Passagiere auf ein Floß. Das war seeuntauglich und gleichzeitig gab es Rettungsboote für die Wohlhabenden, die alle sicher nach Hause gekommen sind. Und auf diesem notdürftig zusammengezimmerten Floß waren also knapp 150 Menschen, von denen 15 überlebt haben. Das hat auch schon damals, 1816, zu einer Regierungskrise geführt, einen großen Skandal gegeben, aber nichtsdestotrotz war das, also ich habe das vorhin gesagt, die bürgerliche Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts verrät erstmals strukturell ihre Ideale, wenn man das so ausdrücken will, aber eben auch so ein Beispiel, 1816, zeigt schon, irgendwas stimmt nicht an den versprochenen Menschenrechten. Ne? Wenn man jetzt so, was weiß ich, alle nicht so wichtigen Menschen, die Seeleute selber und so weiter, auf dieses Floß hieft. So, und das Bemerkenswerte ist, das macht er eben alles so ganz anschaulich. Also er benutzt das reale Ereignis als Metapher dafür, dass es eben heutzutage auf unserem Planeten genauso aussieht. Hier und da leben ein paar Milliarden, die betrachten wir auch als eigentlich überflüssig, als würden wir die auf so ein Floß abschieben, wo uns dann egal ist, was mit diesem Floß passiert, Konzept Überbevölkerung und so weiter. Das kritisiert er alles. Und da fiel mir ein, dass das ja eine Vorlage hat. Es gibt ein Bild. Dieses Bild ist von 1816, von Théodore Géricault, das Floß der Medusa. Wahrscheinlich eins der größten Ölgemälde, die es so gibt in der Kunstgeschichte. Es ist fast 5 Meter hoch und 7 Meter breit. Also ein Riesengemälde, Floß der Medusa. Kann man ohne weiteres auch googeln und sich angucken. Und das ist Thema in den 70er Jahren, Anfang der 80er geschriebenen Großroman von Peter Weiß, Die Ästhetik des Widerstands. Und dieser Roman, in den 70er Jahren geschrieben, handelt von den 30er Jahren, handelt vom Nationalsozialismus, handelt von der Jugend im Nationalsozialismus und handelt auch von der Spanischen Revolution und so weiter und so fort. Und Peter Weiß ist Kommunist. Und der begibt sich jetzt in seine eigene Kindheit, schreibt es autobiografisch, obwohl er nicht vorkommt. Es gibt eben diese Figuren, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Und das Bemerkenswerte ist, dass er in dem Versuch, Geschichte der Befreiung zu schreiben, sich nicht auseinandersetzt mit dem realen Ereignis, also dass das nicht der unmittelbare Anlass ist für ihn, sondern dieses Gemälde von Géricault. Und er eben auch beschreibt, welchen Skandal dieses Gemälde bedeutete, wie der Künstler gelebt hat. Also das heißt, er versucht zu beschreiben, wie der Künstler selber mit diesen Ereignissen umgegangen ist, wie der recherchiert hat, wie der selber fast verhungert wäre, wie der Zeichnung gemacht hat, wie andere ihm empfohlen haben, dass er dieses Bild doch zerschneidet, weil niemand das kaufen wollte und dann als quasi kleine Studien die Einzelelemente verkauft und so weiter. Es gibt in dieser ohnehin sehr umfangreichen Ästhetik des Widerstands in den ersten 2 Bänden, insgesamt 3 Bände, sind es zahlreiche Stellen, wo es immer um dieses Bild geht. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau signifikant für die Art und Weise, was wir heute mit der Vorstellung von Kommunismus oder Ende des Kapitalismus für Probleme haben. Nämlich, dass wir, oder dass es das Problem gibt, also das wir streiche ich, dass es das Problem gibt, sich auf Bilder zu fixieren, die mehr oder weniger unmittelbar, das ist zumindest die Ideologie, zeigen, was nicht stimmt oder wie es anders sein könnte. Also die mit einer Plausibilität argumentieren, die eigentlich etwas machen, was am Anfang des 20. Jahrhunderts eingerichtet wurde und sich heute verdichtet hat, Anfang des 21. Jahrhunderts, nämlich dass Utopien, also Aussagen über die Zukunft, lediglich Prognosen sind und nicht eben sowas wie Kommunismus sind im Sinne einer wirklichen Bewegung, nicht praktische Vorstellung von der Geschichte sind als möglicherweise Geschichte, die von den Menschen selber gestaltet wird. Es sind nur noch Prognosen. Es sind nur noch Prognosen, in denen Menschen selber nur vorkommen als Angepasste oder nicht Angepasste. Als Menschen, die in irgendeiner Weise entscheiden können, ob andere Menschen gerade leiden oder nicht, also weil sie über die Bilder verfügen, ja, also die Deutungshoheit, die wir etwa haben in Bezug auf die Bilder und Ereignisse, sei es in Paris, sei es Lampedusa, was auch immer, Kriege überall auf der Welt. Dass es aber eben nicht mehr darum geht, also man hängt an dieser Vorstellung, es geht aber nicht mehr darum, tatsächlich praktisch in die Geschichte einzugreifen. Weil die Geschichte selber nicht mehr eine Vorstellung ist, nach der das politische Handeln ausgerichtet wird. Also die Versuche, sich auf Menschlichkeit zu berufen, auf europäische Werte zu berufen, dienen ja der Konservierung dessen Zustand, den man angeblich erreicht hat an europäischer Freiheit oder was auch immer, was verteidigt werden muss, erhalten bleibt, dass dieser Zustand erhalten bleibt und nicht, dass man tatsächlich eine bestehende Struktur aufbricht, um daraus eine andere, wie auch immer geartete Gesellschaft entstehen zu lassen, über deren Struktur man noch gar nichts sagen kann, weil man überhaupt nicht weiß, was die Parameter einer solchen Gesellschaft sind. Und insofern ist, wenn es denn als Frage von Kommunisten und Kommunistinnen gemeint ist, die Frage, wo die Alternative ist, ein bisschen antiquiert, weil sie von der bestehenden Gesellschaft immer mit der bestehenden Gesellschaft beantwortet wird. Also das heißt, die Gesellschaft, wie sie ist, braucht überhaupt keine Alternative. Und das ist auch der Zirkel in dieser Idee, dass der kapitalistische Realismus eine Gesellschaft ohne Alternative sei, weil das letztendlich eine von einer Gesellschaft ausgeht, die eben als Gesellschaft zu sich keine Alternative benötigt, keine Vorstellung. Jetzt klappe ich meine Bücher wieder zusammen und erwarte vielleicht eine kleine Diskussion. Ich bin immer probieren, wenn es okay ist. Ja, klar. Ich habe eine Frage, also das ist nicht Banane. Die Banane kennst du, weil das die Frage nach einer Alternative von der Gesellschaft beantwortet wird mit ja, wir brauchen hier keine Alternative, wir wollen einfach nur das konservieren, was ist. Ich sage das nicht, sagen es nicht immer die Herrschenden, die gerade, also die Leute, die herrschenden Verhältnisse gut finden, zu jeder Zeit. Ja, das ist doch eine dumme Frage nach einer anderen Gesellschaft. Wir wollen, dass alles so bleibt, weil das ist die beste menschliche Gesellschaft, die es gibt. Ja und nein. Also ja, es ist, also insofern wird es auch eine berechtigte Kritik zu sagen, es ist heute banal. Ne? Es ist eine berechtigte Kritik dann zu sagen, hier Behrens, du setzt dich 2015 hin und sagst, ja die Gesellschaft will gar keine, ja will sie nicht. Aber vielleicht den, das nochmal hinterhergehängt, es ist eben nicht immer so gewesen. Und interessanterweise auch für die herrschende Klasse nicht immer so gewesen, beziehungsweise, das war mein Verweis auf das Bürgertum im 19. Jahrhundert, für die bürgerliche Gesellschaft selber auch nicht. Also es gibt im Prinzip wahrscheinlich mehr, aber ich nenne drei Einschnitte, die entscheidend sind. Auf den einen habe ich schon so ein bisschen hingewiesen, der vollzieht sich eben Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo man es das erste Mal mit Großsozialtheorien zu tun hat, die versuchen, die bürgerliche Gesellschaft zu regulieren. Volkswirtschaftslehre und sowas in der Art, auch die Soziologie zum Teil, auch mit Abstrichen, also mit sehr viel Abstrichen die Psychoanalyse, mit weniger Abstrichen, was ich als Behaviorismus benannt habe, was sich ja dann auch durchzieht in der Entwicklung bis in die 1950er Jahre. Was da passiert ist, und das habe ich jetzt alles überhaupt ausgelassen, also das wäre eigentlich nochmal so ein zweiter Block, aber ich will es ganz kurz benennen. Ich versuchte zu problematisieren, dass die Frage des Kommunismus was zu tun hat mit dem revolutionären Subjekt beziehungsweise mit dem geschichtlichen Subjekt. Das wäre so ein Nebenpunkt. Geschichte und Revolution ist für mich dasselbe. Das kann man also die Frage nach dem Subjekt kann man entweder voluntaristisch beantworten, also im Sinne von, wer hat irgendwie ein Interesse an der Revolution oder an der Geschichte, oder noch konkreter, wem geht es schlecht und wer will sein Leben ändern, oder wie das ja eben beantwortet wird, auch von Marx oder eben in den klassischen Geschichtsphilosophien bei Hegel und anderen, man beantwortet das aus der Logik der Geschichte selber. Ja? Also egal, was verschiedene Menschen wollen, hier und da wollen, was weiß ich, die Leute in Dänemark was, oder da wollen nur die Männer was und da wollen die Frauen was oder so. Es gibt ein historisches Subjekt und das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt das Proletariat, definiert dadurch, dass es eine Trennung gibt zwischen denjenigen, die Produktionsmittel besitzen und denjenigen, die sie nicht besitzen und so weiter. Ja? Und das bricht weg. Das bricht insofern weg, nicht weil man sagen kann, naja, dieses Klassenverhältnis hat sich grundlegend geändert, das besteht immer noch so, sondern die entscheidende Dynamik, wie ich als Individuum mich zu meiner Klasse verhalte, also wie ich mir meiner eigenen sozialen Position bewusst bin, diese entscheidende Dynamik verändert ihre Struktur. Das heißt, wir würden ja, oder die meisten Menschen würden ja von sich behaupten, sie sind irgendwie kritisch oder aufgeklärt oder haben so den Durchblick oder Schneid oder irgendwas. Ja? Das heißt, rein von daher nach Selbstaussage könnte man sagen, das, was Kant skizziert, Aufklärung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, das hat sich realisiert. Ne? Die Menschen sind aufgeklärt. Sind sie aber nicht, weil diese Form von Aufklärung kein Selbstverhältnis ist. Weil sie nicht dazu führt, dass diese Mündigkeit, die besteht vielleicht privat, ja, also so wie sie für mich und wahrscheinlich auch dich privat besteht. Sie besteht aber nicht als gesellschaftliches Verhältnis. Sie setzt uns nicht in die Position, dass wir als Akteure unserer eigenen Geschichte auch gesellschaftliche Geschichte bestimmen können. Das ist das eine. Jetzt kann man sagen, die politischen Bewegungen haben davon gelebt, dass zumindest der Illusion nach, und diese Illusion war dann so stark, dass das auch wirkmächtig sein konnte, diese Gruppen geglaubt haben, wenn sie sich sozusagen genügend aufklären, dann könnten sie auch die Geschichte machen. Also Diskussion, die wir mit unserer 10-Leute-starken Gruppe in den 80er Jahren hatten, ob die Revolution nun nächste Woche stattfindet oder in 5 Jahren, was ernst gemeinte Diskussion war, völlig an der Realität vorbei, aber der Impetus war entscheidend. Ja? Also wir haben uns nicht für wahnsinnig gehalten, gegenseitig, obwohl das so von heute betrachtet völlig irre ist. So. Also so, womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, das wäre eine Erklärung zumindest, jemand wie Marx steht ja in der Frage, was ist der Mensch, noch relativ am Anfang. Also die großen Theorien dazu, auch in der Philosophie, kommen ja erst im 20. Jahrhundert. Das heißt, in gewisser Weise hat Marx noch die Naivität, davon auszugehen, so wie Kant, wenn der Mensch sich selber aufklärt, dann ist er auch in der Lage, als aufgeklärtes Wesen zu handeln. Die gesellschaftlichen Verhältnisse um 1900 haben aber eben diesen Umbruch, dass auf einmal es nicht mehr darum geht, gesellschaftlich zu experimentieren. Das sah auch die bürgerliche Gesellschaft noch vor, sonst wäre eine Vielzahl der Erfindungen, die man im 19. Jahrhundert hatte, wahrscheinlich auch irgendwann gekommen, aber so nicht passiert. Ja, sind ja alles zum Großteil Erfindungen, die so aus Experimentalsituationen entstehen. Ja, die wären heute nicht mehr möglich, so wie der Kapitalismus heute gestrickt ist. Wäre nicht mehr möglich, so wie Edison oder wer auch immer, die Glühbirne zu erfinden oder sowas. Was jetzt ist, Menschen können sich nur noch anpassen. Das ist neu. Das war im 19. Jahrhundert nicht so. Ja, also da gab es auch viel Ausschluss und wie gesagt, Kloster Medusa und Leid und Elend und Krieg und Mord und Terror und irgendwas. Aber dass auf einmal für den Mensch zur Definition wird, dass er nur ein Mensch dann ist und auch gesellschaftlich, rechtlich nur als Mensch dann zählt, wenn er bereit ist, sich unter Bedingungen anzupassen, ansonsten fliegt er raus, ist eine neue Option. Und sich danach zu verhalten, müssen Menschen lernen. Und dafür hatten sie mehr oder weniger ein Jahrhundert Zeit. Und das gelernt zu haben, vollzieht sich eigentlich, also ist jetzt alles so sehr grob und so ein bisschen thesenhaft rausgehauen, vollzieht sich eigentlich erst in den 1990er Jahren. Also dass man vollends, und man meint in dem Fall immer sowas wie die breite Masse, ja, oder so ein kollektiv, diffuses Kollektivbewusstsein, dass man genau da ist, zu sagen, es ist doch banal zu behaupten, die Gesellschaft, wie sie jetzt existiert, braucht von sich überhaupt keine Alternative, weil die Gesellschaft, so wie sie existiert, mit all ihren Fehlern, ist immer noch die beste aller möglichen in der Vorstellung der meisten. Da hinzukommen, also dass das zu einem Zirkel wird, wie so eine Programmschleife im Kopf, heißt ja nicht, dass tatsächlich Widersprüche beseitigt sind. Heißt ja nicht, dass tatsächlich zum Beispiel Menschen sich glücklicher fühlen oder in der psychischen Disposition Menschen stabiler sind. Immer wieder haben wir im Sommerloch meistens so die ganzen Diagnosen, jetzt werden sie alle depressiv oder ja, da, wo viel Reichtum ist, sind die Menschen am unglücklichsten. Also diese Zahlen gibt es ja immer. Ne? Ein Faktor davon ist, also was geht dieser Entwicklung einher? Ja, also wenn man nochmal vergleicht, wie funktioniert dieses Buch hier von dem Trojanow mit Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Wie gesagt, in den 70er Jahren geschrieben. Das ist mehr oder weniger so ein Buch meiner Generation. Und auch ich als so kleinbürgerlich sozialisierter Mensch hatte Schwierigkeiten mit dem Buch, alleine weil das ein Buch war. Denn meine Bilderwelt, meine politische Bilderwelt auch, meine gesellschaftliche Bilderwelt, die speist sich nicht aus Literatur, sondern die speist sich aus, jetzt vielleicht nicht gerade Sido und Burani, aber die speist sich aus Filmbildern. Das heißt, das, was ich von der Welt weiß, weiß ich über Bilder, nicht über Begriffe. Und das, was der Peter Weiß hier vorschlägt, ist eine begriffliche Auseinandersetzung mit Bildern, die selber versuchen, im Medium des Bildes Welt zu begreifen. Das ist ein mehrfacher Reflexionsprozess. So ein Bestseller-Autor ist immer noch ein Buch, wie der hier, verfährt ganz anders. Auch von der Sprache. Ja, der muss, wenn der in ein paar Sätzen schreibt, hier 147 Leute auf dem Floß, davon haben nur 15 überlebt, ist das Bild komplett, was wir haben. Sagen wir sofort, oh Gott, oh Gott. Seitenlang hier ausgewalzt, da zählt nicht die Information, wie viele Leute tot sind, sondern wie sie sterben. Wie das auf dem Bild ist, die eine Person, die einzige, die einen anguckt, wie sie stumpf guckt und Toten im Arm hat und so weiter. Das ist für Peter Weiß entscheidend. Das hat mit deiner Frage insofern zu tun, weil das sozusagen Entwicklungsschritte der Anpassung sind, die gleichzeitig das Gefühl, nicht angepasst zu sein, auf andere Bereiche als gesellschaftliche Wirklichkeit oder zumindest ökonomisch-gesellschaftliche Wirklichkeit verlagern. Zum Beispiel ins Kulturelle schieben oder eben in diese symbolische Sphäre schieben. Also das ist ja jetzt unbenommen. Also eine Zeit, in der es hohn ist zu sagen, es gibt europäische Werte, die bestehen in Menschlichkeit und deswegen muss man Europas Grenzen dicht machen, damit die Flüchtlinge nicht kommen, was ja so offiziell gesagt wird. Und dann hinterher schiebt man schon das nicht mehr vorhandene Asylrecht gleich hinterher und schickt sie alle wieder nach Hause, weil sie ja keine Flüchtlinge mehr sind, sondern einfach Leute, die keinen Asylanspruch haben, wo es dann auf einmal egal ist, ob da irgendwie eine Familie mit drei Kindern unterwegs ist oder nicht. in so einer Zeit zu sagen, okay, jetzt ist in Paris der Anschlag und jetzt verteidigen wir unsere europäischen Freiheiten und unser europäisches Leben, ist, also das ist toll, dass das so passiert, aber gesagt wird, aber es ist, eigentlich ist es zynisch. Ja? Und das bricht sich ja mit der Banalität dieser Feststellung, ja, man braucht keine Alternative. Also eigentlich wäre ja genau das der Anlass zu sagen, okay, dieser Glaube, man braucht keine Alternative, zeigt genau an solchen Ereignissen, dass das nicht stimmt. Also wenn ich noch einen Satz sagen darf, was sozusagen fehlt ist, diese ökonomisch-philosophischen Manuskripte, was diskutiert Marx da? Marx nimmt sich Hegel, der ist in Paris, der nimmt sich die Frühsozialisten. Marx diskutiert den Begriff der Arbeit unter dem Gesichtspunkt der Entfremdung. Marx diskutiert diesen Begriff Kommunismus im Zusammenhang mit dem Begriff Privateigentum, also ökonomische Begriffe und philosophische Begriffe. Er diskutiert Bedürfnis, er diskutiert Geld. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen. Ja. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, ja, also man hört ja also oft so Thesen, dass ja entweder der Mensch ist, kann sowieso nicht überleben, er wird sich irgendwann, also das wäre jetzt sozusagen mal die ganz negative Form, irgendwann sowieso selbst von der Erde verabschieden, mehr oder weniger. Da gibt es halt Thesen, die besagen, so gut wie wir es jetzt haben, besser können wir es gar nicht haben, so gut hatten wir es halt in der Geschichte sowieso noch nie. Und ja, halt sowas wie Kommunismus kann halt nicht funktionieren. Ist, so wie es jetzt gerade funktioniert, ja, geht es halt so. Und sich halt, dass die meisten Menschen halt damit halt mehr oder weniger abfinden, dass es so ist, wie es ist, beziehungsweise halt den Kapitalismus halt als Ende der Geschichte ansehen und sozusagen halt die Gefahr ist halt sozusagen das Verhalten in einer gesellschaftlichen Paralyse, also dass halt nicht von genügend Menschen erkannt wird, dass es halt Unmengen von Produktionsmitteln gibt, die Menschen alle satt machen könnten, wo die Menschen alle Gesundheitsversorgung vernünftig kriegen könnten, wo selbst hier wir uns nicht mehr einer Leistungsgesellschaft unterordnen müssten, dass es halt aufgehoben werden kann. Aber die Einsicht, dass das halt die Paralyse der kapitalistischen Gesellschaft, das heißt, dass es sich halt nicht weiterentwickeln kann, dass da halt die Gefahr des Zerfalls auch gleichzeitig drinnen in sich hält. Ich, nur, dass ich es richtig verstanden habe, also die Frage ist, ob es nicht ein Problem sein könnte, dass der Kapitalismus, ohne dass die Menschen es merken, in sich zusammenfällt. Ja, also wenn es halt keine gesellschaftliche Entwicklung mehr in Richtung, sag ich mal so jetzt, Kommunismus gibt, dass wenn sich halt die gesellschaftliche Entwicklung auf Kapitalismus hin paralysiert, dass genau darin die Gefahr besteht, dass der Kapitalismus dann in die Barbarei zerfällt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es gibt noch einen Abschnitt, und das ist die Antwort dann, ne? Es gibt noch einen Abschnitt in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, wo Marx sich mit der Dialektik auseinandersetzt. Und auch die Dialektik ist eine reale Bewegung. Also da geht es um Widersprüche, die als geschichtliche Widersprüche letztendlich zu diesem Moment der wirklichen Bewegung des Kommunismus auch führen. Diese Dialektik verlangt gleichzeitig, dass sie sich aber auch im Bewusstsein widerspiegelt. Also, dass sich diese Widersprüche nicht blind vollziehen und quasi die Menschen nur so als Zuschauer dran beteiligt sind. Das wäre so ein bisschen das, was du auch beschrieben hast oder was ich meinte, auch dem hier vorzuhalten. Ja, also man sitzt quasi nur noch vor so einem Schirm und bekommt eben Nachrichten zwischen Unterhaltungsshows, ja, und kann irgendwie sagen, ja, finde ich schlecht, finde ich gut, finde ich sonst wie, und irgendwie läuft der Laden aber, ohne dass man da irgendwas zutut. Also es ist wichtig, ein Bewusstsein von diesen Widerspruchsprozessen zu haben, weil das letztendlich nicht nur Einblick gibt in die eigene widersprüchliche Existenz, sondern auch hilft, diese Widersprüche aufzuheben. Ein Resultat davon ist zum Beispiel das von Adorno und Horkheimer geschriebene Buch Dialektik der Aufklärung. Und das stellt ja eine ähnliche Frage, nämlich warum die Menschheit, statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in einer neuen Art von Barbarei versinkt. Das ist aber nur eine ähnliche Frage zu dem, was du sagst und was ich ja eigentlich auch gesagt habe, nämlich du gehst davon aus, die Barbarei steht noch bevor. Muss sie nicht, aber auf jeden Fall, wenn, wäre die Barbarei irgendwas, was kommt. Und so habe auch ich geredet. Und ich meine mal, dass die meisten auch so versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Also, dass man sich zumindest, also, dass man nicht aufsteht morgens mit dem Bewusstsein und weiß, es ist eigentlich alles zu spät. Und das ist aber das Faktum. Das ist das Problem. Das Problem ist, die Barbarei war schon. Ob sie immer noch ist, bleibt nochmal dahingestellt. Aber der Punkt ist, das Schlimme, was passiert, ist nicht irgendwie noch schlimmer als das, was war, sondern das Schlimmste, was sein kann, ist schon passiert. Und natürlich wird es noch schlimmer, wenn das Schlimmste, was schon passiert ist, auch immer wieder passiert. Und genau das verlangt eine andere Form von Reflexion auch auf die Geschichte. Was wiederum heißt, dass man sich eben fragen muss, ob der Begriff des Kommunismus noch so eingesetzt werden kann, wie Marx es beschrieben hat, als wirkliche Bewegung. Weil das, was Adorno und Horkheimer 1944-47 mit der Dialektik der Aufklärung machen, also diese Frage, die sie stellen, warum die Menschheit eben statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, so wäre es gewesen, ja, das war der Fahrplan, ja, ist alles da, ne? Das sind die 20er Jahre mit, ja, es gibt Nazis und Rassisten und ganz schlechten Schlager und wenig zu essen, viele Leute hungern und Stalin bahnt sich an. Aber gerade was der Kapitalismus in den 20er Jahren, das wäre zu deiner Frage nochmal der zweite notwendige Schritt, also was so mit Fordismus und Taylorismus bezeichnet wird, ne, dass jetzt offensiv der Kapitalismus zum Selbstzweck wird, ist ja auch erstmalig so, ne, dass man nicht mehr sagt, ja, wir müssen eigentlich gucken, dass wir mit dem Kapitalismus es für die Menschen besser machen, sondern dass man jetzt wirklich sagt, nein, wenn es dem Kapitalismus gut geht, dann geht es vielleicht auch den Menschen gut, aber das ist sekundär. Ist das direkt dazu? Stopp. Den Satz noch zu Ende. Aber den Satz noch kurz zu Ende. Also dass diese Logik sich eingeschrieben hat und sich immer wiederholt, ohne dass sie zu Bewusstsein kommt, das ist ja das Problem. Also was heißt das? Du sagst Ende der Geschichte. Diese These vom Ende der Geschichte gibt es, wenn man sie vage weit zurückführen, seit Nietzsche. Faktisch gibt es sie seit den 1940er, 1950er Jahren. Alle Thesen, die in diese Richtung gehen, Tod des Subjekts, Ende des Tod des Menschen, was weiß ich, also alles, was so an meinetwegen auch Ende vom Kommunismus, Ende der großen Erzählung, von Marcuse, Ende der 60er Jahre, der Aufsatz, Vortrag, Ende der Utopie. Also ist alles schon da. Ja? Also das ist die Merkwürdigkeit, dass wir, also nicht nur der Schrecken sich laufend wiederholt, das Grausame, der Terror sich laufend wiederholt, sondern gleichzeitig die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, irgendwie reflexiv darauf zu reagieren. Nicht um das zu verstehen, sondern um eine Handlungsmacht zu behalten. Gerade auch natürlich im Interesse der Emanzipation oder der Weltveränderung. Das ist die Paralyse. Das ist jetzt keine Antwort, sondern eigentlich nur eine Verschärfung dessen, was du gesagt hast. Wir haben auch schon 9 und deshalb vielleicht noch die 2 Meldungen und vielleicht auch kurz fassen, wenn es geht. Weiß ich. Du hast direkt da was dazu. Ja. Also das Detail, was du eben gesagt hast, bei den 90er ist Kapitalismus dann ein Selbstzweck. Klar, in den 90er wird das alles immer so sehr erstmal alternativ und das kommt alles, aber das stimmt schon. Aber das hat auch so ein konservative, moderne Taufkopf wie die Geißler gecheckt, das ist mir recht gewarnt, dass die gesagt haben, die BRD-Bevölkerung, nur als Beispiel, hat in den 70er und 80er noch gesagt, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns auch gut. Und das ist in den 90er schon für sie zerbröselt. Das ist schon lange passiert. Weil das, da würde ich sagen, das ist genau der gegenteilige Effekt, der könnte dann da auf der Rückseite wieder Hoffnung machen. Das arbeitet so ein bisschen zwar gegeneinander, was ich jetzt gesagt habe, aber also, wenn es der Wirtschaft gut ist, geht es auch mir oder Normalverbraucher gut. Das ist Sache eher, die hat in den 80er noch funktioniert, aber später zerbröselt das. Denn haben wir uns falsch verstanden. Also das meinte ich in den 20ern, 1920er. Also das eben mit dem Fordismus und insofern, also das ist aber ein interessanter Gedanke, weil das würde diese Idee der Anpassung auch nochmal stärker koppeln. Also das heißt, was ja zum Beispiel in den 70ern sich ausbreitet, ist eine Individualisierung. Ist zum Beispiel auch auf der Ebene des Konsumentenbewusstseins die Vorstellung, man will mitreden, welche Produkte man konsumiert und wie man sie konsumiert. Es gibt das ökologische Bewusstsein und so weiter. Man lässt sich nicht mehr alles sagen, Verbraucherschutz. Es ist mit Pepsi versus Cola nicht mehr getan, da müssen auch andere Sorten her. Und das, heute ist es ja, also so. Und diese Anpassungsleistung, also das ist insofern, dem würde ich jetzt zustimmen. Also in dem Maße, wie sich abzeichnet, dieses fordistische Modell, der Kapitalismus ist Selbstzweck und wenn es dem Kapitalismus gut geht, geht es auch den Menschen gut. Das wirkt bis in die 70er Jahre und da würde ich sagen, kommt in den 70ern schon der Bruch, der sich dann vollständig in den 90ern manifestiert. Nämlich, dass man dabei bleibt zu sagen, also das sind ja die ganzen, also spätestens seit der Schröder-Regierung, Agenda 2010 und Hartz IV und so sind da alles Maßnahmen dafür, dass man dabei bleibt zu sagen, es geht um Standortsicherung, ja, also was zum Teil auch eine Renationalisierung des Kapitalismus ist, was zum Teil aber auch so eine Internationalisierung der Kapitalmärkte bedeutet und auch die Finanzkapitalausweitung und so weiter. gleichzeitig aber entkoppelt wird, nochmal entkoppelt wird, die Vorstellung, wenn es dem Kapitalismus gut geht, geht es dem Menschen gut. Sondern das ist jetzt Eigenverantwortung. Also das heißt, was man bis in die 70er Jahre auch hatte, war schon so eine diffuse Vorstellung, eben man wusste nicht genau, was Kapitalismus ist, aber wenn es mir schlecht geht, dann liegt es auch an meinem Boss. Dann liegt es auch an den blöden Lohnverhältnissen. Dann liegt es auch an der Rationalisierung. Ja? Und das wird auf einmal, oder das ist ein sukzessiver Prozess, aber wird es eben nicht mehr diskutiert. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Entfremdung durch Maschinerie, durch Technik, ist kein Thema mehr. Es ist so. Also da kann man, also da gibt es ja noch so Ausnahmefälle, die man aber auch kaum wahrnimmt. So, was weiß ich, Amazon-Packer. Das ist so, das scheint so total peripher zu sein, wenn die da jetzt auch streiken und so. Also das, und das meine ich, ist ein entscheidender Gedanke dafür, weil einmal mehr diese Anpassungsleistung eben eine ist, die zu tun hat mit Selbstoptimierung, die in meiner Verantwortung liegt. Und es ist ein Unterschied zu einem Gesellschaftsmodell, was quasi immer noch zum Beispiel so einen regulierenden Wohlfahrtsstaat hat oder zumindest auch einen autoritären Staat hat, den man auch als Feind haben kann. Ja? Also das auch das rutscht ja zunehmend weg. Es kommt weder das Kapitalverhältnis noch eigentlich in Form staatlicher Herrschaft, außer Polizei und Militär, in diesen ganzen Bildern von diesen Videoclips vor. Ja, ich wollte nur zu dem Satz, dass sich wohl viele Menschen sagen, ich glaube, du wolltest es gesagt, also gut wie jetzt, wo es uns noch nie, oder dass dadurch vielleicht so eine Lähmung entsteht, und auch eine gewisse Anpassung dann an die Verhältnisse, und ich finde das halt gar nicht. Also ich finde das zum einen jetzt von den kapitalistischen Zentren aus betrachtet, wäre es ja ein Wahnsinn, alle Menschen leben, die unglaublich schlecht ist, der Mehrheit der Menschheit geht, verhungern massenweise am Tag 100.000 und ertrinken im Mittelmeer und in Bangladesch krachen da die Fabriken ein, das ich meine, wie kriegt man das alles mit? Und auch innerhalb der kapitalistischen Zentren, die Menschen, geht es doch gar nicht gut. Also das ist doch irgendwie so, ich mache ganz andere Erfahrungen und es besteht doch ein großes Unbehagen. Und irgendwie spüren die Menschen doch auch, hier läuft was falsch. Also sie machen sich vielleicht nicht so tiefgründige Erklärungen, wie es nötig wäre. Sie machen sich falsche Erklärungen. Aber ich kann dem überhaupt nicht zustimmen. Also die Menschen sind, die psychischen Störungen nehmen zu. Die Hartz-IV-Empfänger, denen geht es total schlecht. Es werden überall falsche Schuldige gesucht. Dann bei den Bittenstreiten Flüchtlinge. Dann sind es die Hartz-IV-Empfänger. Dann waren es die Reichen. Also es wird ja irgendwie schon Schuldige gesucht, es werden sich Erklärungen gemacht, dann ist das Konsumverhalten, aber es wird halt nicht auf einer tiefen Ebene die richtige Analyse gemacht. Ich kann dem halt überhaupt nicht zustimmen, dass es den Menschen hier, dass es irgendwie gut geht, das empfinde ich überhaupt nicht so. Und da frage ich mich halt, ich saß dann hier und dachte, wir leben in einer anderen Welt, oder was? Ich sehe schon die Anpassung, die sehe ich schon, dass die einzige Chance ist, dass hier die totale Angst herrscht, durch die Konkurrenz, dass man sich da total anpasst und dass die Menschen denken, ja, wenn ich hier nicht mitmache, dann versinke ich natürlich auch zu den Wasser, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es gar nicht so total unbewusst. Also ich finde das so in so einem Zwischenzustand. Also ich glaube schon, dass die Menschen spüren, dass es hier sau gefährlich ist. Und dadurch halt, dass sie auch eine Unbehagen spüren. Also so, ich sage das jetzt mal so, wie ich das halt wahrnehme. Aber ich meinte das auch nur als Zustandsbeschreibung. Also ich meine jetzt nicht, dass es jetzt der Menschen nicht weltweit scheiße geht. Oder? Also ich meinte halt die hegemoniale Zustandsbeschreibung, was halt die breite Masse so denkt oder wie sich die breite Masse dem gegenüber verhält. Dieses Unbehagen verdient ja Aufklärung. Also gerade, wo immer jetzt diese Zahlen auch herkommen und wie sie ermittelt werden, aber gerade das vielfach festgestellt wird und übrigens ja auch sehr freimütig festgestellt wird, dass immer mehr Menschen psychisch erkrankt sind, depressiv sind, das ist ja das Schlagwort. Anders übrigens noch in den 20er Jahren, da war das Schlagwort neurotisch. Das ist ein bisschen was anderes. Weil das Neurotische eigentlich von dem Bild, was es hat, immer noch assoziiert, dass das eine Unberechenbarkeit auch in der Handlung hat. Und depressiv hat schon einen Moment von Lähmung in sich. Also die Depressiven sind, die schmeißen sich vor Züge oder so. Das sind so Handlungen, die Depressive machen. Aber die gehen nicht los und verändern die Welt. Und Neurotiker, die können schon, das sind auch schon so irre Wissenschaftler, die sich irgendwas ausdenken, was auch schlimm sein kann. Aber ne, vom Bild her. Es kann ja nicht sein, dass es den Menschen nur scheiße geht, weil dann wäre ein Zustand der Verzweiflung viel offensichtlicher. Und es ist ein Widerspruch, der eben aufgeklärt werden muss. Aber in der Weise aufgeklärt werden muss, dass er den Menschen Handlungsmöglichkeit zurückgibt. Und genau das passiert ja nicht. Also Unbehagen ist ja so ein Begriff, das ist ja ein Wort, das taucht bei Freud auf in dem Titel Unbehagen in der Kultur. Und man kann das insofern ja erweitern, dass das auch eine Funktion der Kultur ist, nämlich dieses Unbehagen zuzulassen. Alle diese Problematisierung, wie geht's Hartz-IV-Empfängern? Wo dürfen Hartz-IV-Empfänger auch mal sagen, dass es ihnen scheiße geht? Und auch zeigen, wie scheiße es ihnen geht, dass man mal in den Wohnungen ist oder von deren Leben was mitbekommt. Depressive, was auch immer. Wo dürfen Flüchtlinge mal was sagen und so weiter? Das ist im Bereich der Kultur. Also da gibt's denn... Also es gibt keinen Ort in der tatsächlichen politischen Verwaltung, außer eben, dass man sich seinen Asylantrag holt, der dann abgewiesen wird, während man in irgendeinem Abschiebeknast sitzt, gibt es keinen Ort, wo man hingehen kann und quasi als mit demokratischen Rechten bestückt, als Mensch anerkannt, seine Interessen geltend machen kann. Stattdessen aber gibt es eben genau sowas oder Günter Jauch oder sonstige Bildgeneratoren, die scheinbar dieses Unbehagen irgendwie abfedern und bündeln. Also das Absurde ist ja, wirklich absurd, ist ja gerade wo, das sind ja keine großen Erkenntnisse, wo man denkt, hey, den Menschen geht's gut und jetzt kommt so eine Studie, die zeigt, das gibt gar nicht. Nein, die Buchregale sind voll damit. Ja, das ist hier kein Linker oder keiner, wo man denkt, der zettelt jetzt zum Unfrieden an oder so. Ne? Die Buchregale, Bestsellerlisten sind voll mit Diagnosen, mit dieser Welt stimmt was nicht. Ne? Also wie gesagt, das sind Leute wie Sido oder Burani, die so Fußball-Nationalhymnen-Songs irgendwie machen oder trash-sexistischen, homophoben Scheiß oder irgendwas, ja, die dann auch mal sagen, übrigens, ist auch doof mit dem Krieg oder so. Dass das aber, das ist ja das Absurde, dass das funktioniert. Also eigentlich müssten wir ja so, also nicht nur wir hier sowieso, aber müssten Menschen ja sofort losgehen. Eigentlich müsste das ja von der menschlichen Reaktionsweise so sein, man guckt sich 3 Sekunden von diesem Sido-Video an und geht sofort auf die Straße. Aber genau das passiert ja nicht. Ja? Man wartet die nächsten Bilder ab. oder schaltet um. Was ja auch meinetwegen kompensationsmäßig alles gerechtfertigt ist. Also der Umschlag ist ja insofern paradox. Ich habe gesagt, 70er Jahre findet eine Individualisierung statt. Auch das ist ja ein Effekt, den wir heute sehen, politische Gruppen. Hier sitzen ja nicht mehr, wäre das eine Veranstaltung in den 70ern gewesen, würde ich auch nicht hier sitzen, sondern jemand anders. Und dann hätte man verschiedene politische Gruppierungen, die sich wahrscheinlich vorher schon mit Eisenstangen gegenseitig die Köpfe eingehauen haben, hätten, ne? Also die GIM gegen die KPD oder irgendwas. Ja? So, das ist ja nicht, sondern wir sitzen hier je als Individuen, auch mit individuellen Interessen und melden uns auch so zu Wort. Selbst als Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppe sagen wir ja nicht, na, aber wir ums ganze Bündnis haben doch geschrieben das und das. Ja? Also diese Individualisierung findet statt. Absurderweise schlägt es aber um, dass gleichzeitig das, was aus dieser Individualisierung entstehen müsste, nämlich Handlungsfähigkeit, kollektiv abgedeckelt ist. Ja? Also das heißt, genau das ist das, was auch noch mehr Angst erzeugt. Ne? Also Gruppenbildung und was weiß ich, also auch eine neue Furcht vor so Massen. Ja? Also einmal mehr, auch da spielt ja die Bilderordnung eine Rolle. Ne? Also wie werden zum Beispiel Geflüchtete dargestellt oder wie werden Situationen von Unruhe dargestellt. Und es gibt aber da keinen Einstieg in eine begriffliche Reflexion auf das, was ist. Also es gibt sozusagen keine Möglichkeit der Aufklärung. Also wir können permanent beteuern, ja, aus der eigenen Unmündigkeit raus, aus der eigenen Ohnmacht raus, handlungsfähig werden. Aber es gibt, also ne, wo ist die Alternative? Also es gibt nicht mal den Ort, von dem aus man, also jetzt metaphorisch gesprochen, es gibt nicht mal den Ort, von dem aus man fragen kann, wo ist denn der Ort, wo wir hinwollen? Also weil man ja selber zerrieben ist, ne? Also auch in der politischen Biografie, die ja auch keine Einheitsbiografie mehr ist. Kann auch sagen, Gott sei Dank, aber das meine ich, ist das Problem. Gibt es auch schon, ne? Also mühsam, wie man revoluzt und dabei trotzdem Lampen putzt. Aber so, das hat der noch an solchen Figuren gemacht, die eh gesellschaftlich randständig waren. Und in den 70er Jahren, da, was weiß ich, so Gruppierungen wie der KB oder so, die hatten halt ihre Anwälte und Ärzte und so weiter, also zahlungskräftige Leute, die denen sonst was an Geldern in die Parteikasse reingezahlt haben. Und das gibt's jetzt aber nicht mehr. Und zwar auch deshalb, weil diese Individualisierung, also letztendlich unsere Existenz, also was heißt Anpassung? Anpassung heißt auch Parzellierung, Teilung. Ja, weil unser Leben vollständig parzelliert ist. Also die Parzelle Roger Behrens, die hier sitzt und was über den Kommunismus erzählt, fährt gleich nach Hause und nach der Fahrkartenkontrolle und dann bin ich zu Hause Fadi. Also das, weil ihr mit eurem Kind da seid. Ne? Ich hab zwei junge Töchter. Ich weiß es nicht, wann ich denen sagen soll oder vermitteln soll, dass die Welt, in die ich die geboren habe, oder meine Freundin, dass die Welt scheiße ist. Ich weiß nicht, wann ich als aufrechter Kommunist anfangen muss mit meiner kommunistischen Pädagogik. Wann sagt man denen das? Wann holt man die aus der Höhle der Geborgenheit raus und sagt, hier, andere in eurem Alter sind schon tot. Ja? So, und das ist jetzt so ein Privatproblem vielleicht, aber das lässt sich ja fortsetzen. Also ne, die depressive Person. Also wie funktioniert die Vermittlung, dass das, was man gesellschaftlich individuell erleidet, eigentlich ein gesellschaftliches Problem auch ist? Und die institutionell ist das ja so geregelt und das kann man bis ins Detail nachvollziehen. Man kann das nachvollziehen an der Art und Weise, wie ausgebildet wird. An den Universitäten, in den Schulen. Man kann das auch medizinisch nachvollziehen. Also gerade wenn es heißt, es sind so viele Depressionen, ja, wie werden die denn behandelt? Die werden in der Regel verhaltenstherapeutisch behandelt, wenn überhaupt. Und Verhaltenstherapie heißt nicht Beseitigung des Problems, sondern heißt einfach abdeckeln und dafür sorgen, dass die Leute wieder funktionieren. Punkt aus. Bis sie das nächste Mal eingeliefert werden. Und dann gibt es Tabletten. Und das zieht sich ja durch alle Bereiche durch. Ne? Also ich weiß nicht, wer hier im Raum studiert, aber zum Beispiel die Entscheidung, also als Frage der Selbstüberprüfung, die Entscheidung für ein Studienfach. Wie viel politisches Bewusstsein spielt da eine Rolle? Also von der eigenen Identität. Ne? Also ich als Kommunist studiere doch selbstverständlich, was weiß ich, Medizin, weil ich ein kommunistischer Arzt sein will. Glaube ich nicht, dass das heute die Entscheidung sind. Ja, vielleicht gibt's, mag man ja hoffen, viele Kommunisten bei den Medizinern. Aber die sind nicht Mediziner, weil sie Kommunisten sind. Also unterstelle ich jetzt mal. Und das hat sich geändert. So, jetzt kann man aber nicht sagen, ja, früher war es besser, sondern die Tatsache ist ja, es hat sich geändert. Warum hat es sich geändert? Wie hat sich das ändern können? Ne? Also auch nicht, warum gab es früher eine große kommunistische Bewegung und heute nicht mehr, sondern wenn das so ist, dass sie früher größer war, warum ist die weggebrochen? Ich weiß nicht, ob das eine Meldung war oder. Aber vielleicht wirklich ganz kurz. Wir haben bald über zwei Stunden. Doch, ich sag vielleicht nichts. Okay. Nee, also erstmal, ich glaube nicht, dass also das der Kinder erzählt, ob das denn individuelles Problem ist oder das ist. Aber das ist schon eine Frage, wo man als Linke irgendwie eine Antwort drauf geben muss. Und dann finde ich sowieso der Punkt sozusagen, wie. Also da haben wir noch wenig drüber gesprochen, wie gehen wir als Linke damit eigentlich um. Also ich glaube, das Problem ist schon, dass es eben keine Praxis gibt, um damit umzugehen. Also du meinst ja sozusagen, das entscheidende Moment ist Praxis und geschichtliche Veränderungen wollen. Das mit dem Wollen, okay, aber ich glaube bei den meisten, oder das ist glaube ich sehr verbreitet, die meisten glauben auch nicht mehr, dass es wirklich real möglich ist. Also auch wenn ich mich als Kommunist bezeichne, würde ich mal unterstellen, dass auch, bei mir auch sozusagen, dass es schwierig ist, das wirklich zu glauben, dass es gut ist, dass es anders ist. Also das ist ein entscheidendes Problem. Ich glaube da, das liegt natürlich auch daran, dass man unglaublich viele Erfahrungen macht, auch gerade in der Linken, dass es eben keine reale Bewegung ist, die irgendwas aufhält, sondern auch eine Bewegung ist, die sich aufhält oder die in Vereinsleuten werden bleibt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil man so ein Problem ist, sozusagen die Kriege zu tun, wirklich auch die Meinung zu machen oder eine Bodenstruktur zu bekommen, die halt länger hält als ein. Also zumindest sehe ich das in dem Bereich, wo ich arbeite, mittlerweile auch in der Jugendarbeit, da ist es genau der Punkt, sozusagen das Spannende, wo die Jugendarbeit wirklich funktioniert, ist an dem Punkt, wo man Kinder oder Jugendliche dazu bringen kann, gemeinsam erstmal darüber zu reflektieren, was ist eigentlich scheiße an unserem Leben, woran liegt es eigentlich. Und wie können wir uns gemeinsam als Gruppe irgendwie so einrichten, dass wir dem nicht ganz so ausgeliefert sind? Oder dass wir aus dem nicht mehr ganz so ausgeliefert sein, in der Gruppe eine Handlungsfähigkeit noch ein bisschen herstellen können. Also das wäre vielleicht ein Ansatz. Das ist ein schöner Einspruch zu dem, was ich gesagt habe. Aber ich möchte eine Frage stellen. Du arbeitest in der Jugendarbeit staatlicher oder privater Träger? Freier Träger. Ja, aber es sind aber nicht Genossen, die das machen. Die Arbeit machen. Ja. Ach so, dann ist das eine extreme Ausnahme. Was ich sagen will, ist Folgendes. Um das so ganz kurz zu fassen, spiegelstrichmäßig. Peter Brückner, Abseits als sicherer Ort, also das Büchlein, wo er über seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus schreibt, sagt er, es gibt immer Orte, die frei sind von Macht. Und das schreibt er für den Nationalsozialismus, also für seine eigene Situation als verfolgter Halbjude und so weiter. Und ohne das jetzt aufzuwerten, eigentlich war es doch im NS noch irgendwie besser. Das ist jetzt totaler Stuss, wenn ich das den Eindruck erwecke, das soll überhaupt nicht sein. Aber ich meine, wenn man diesen Satz sind, es gibt immer Orte, die frei sind von Macht. Ist das genau das, was sich verändert hat? Das gibt es nicht mehr. Eben zum Beispiel solche Frage, und da hast du absolut recht, dass es eben keine private Frage ist. Wenn man Kinder in die Welt setzt, wann vermittelt man denen auch was über den Zustand dieser Welt? Ist ja auch beantwortet, das war das Erste, womit sozusagen auch Genossen in den 68ern versucht haben, gesellschaftlich Fuß zu fassen, nämlich Kinderläden, die Beschäftigung mit die ersten Raubdrucke, die es gab, waren Textsammlungen von Walter Benjamin zur kommunistischen Pädagogik. Da steht nicht viel drin zur kommunistischen Pädagogik, aber damit ging das los. Ja? Und das zieht sich durch. Also die Kindergarteninitiativen in den 70ern, überhaupt auch Einrichtung von Kindernhäusern, auch soziale Betreuung. Peter Brückner, wo ich den erwähnt habe, mit seiner Frau zusammen haben die Elternberatung, Familienberatung gemacht. Als freie Initiativen. Und das wird aber irgendwann mehr und mehr mehr verwaltet in den Staat reingezogen. Ja? Also wie sich in den Schulen Lehrerkollegien organisiert haben, überlegt haben, was können wir machen. Wurde alles, auch in den 70ern schon, ging es los, curricular abgedeckelt und so weiter. Und die Bewegungsfreiheit bleibt letztendlich eine von Einzelnen. Und es gibt sozusagen keine Räume, die frei sind von Macht. Also die muss man sich selber schaffen, indem man andere Macht beseitigt. Ja? Also weil das ist meine Wahrnehmung. Also das ist das enttäuschende Schlusswort. Es gibt... Ich mache ein anderes schönes Zitat von Peter Brückner, das ist denn das Schlusswort. Ne? Ihr kennt alle den Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und Peter Brückner sagt, es gibt aber immer noch ein richtigeres. Das war's.